Oh. Da ist genau Punkt. So. Na und? Was raschelt mit dem Kuchen da? Ich dachte, du bist gesund. Ja, bin ich doch auch. Warum kann ich mir jetzt sowas erlauben? Jeder Mutter hat ihren Kuchen. So, seid ihr alle da? Ja, dann guten, wie heißt das jetzt? Zwischenmahlzeit. Nachmittag. Was ist Vormittag? Moin. Nachmittag ist Moin Moin und abends ist dann Moin Moin Moin. Moin Moin. Christa hustet immer noch. Seit lange Christa hustet, geht's dir gut. Ich sitze in Indien wieder. Schiebt sie wieder alles auf Indien. Bombay. Schlechte Luft. So, geht's weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Wo? Keine Ahnung. Da bleiben wir immer stehen. Das ist unser Standpunkt hier. Der feste Standpunkt. Das ist der Ausgangspunkt und der Endpunkt. Voll die richtige Antwort. Keine Ahnung. Da hättest du Glück gehabt, wenn du keine Ahnung hättest, oder? Keine Ahnung ist besser als keine Ahnung. Sag ihm das mal. Deinem Vater. Ahnungslos schwendelt und wieder. Gut. Wird schon, ja. Irgendwelche Fragen aus der linken Ecke. Alte. Neue. Aber ich nehme beides. In Fragen bin ich nicht so wählerisch. Ja, Fans. Ja. Was denkst du so über das, was eigentlich das Christusbewusstsein ist und was so mit. Finde ich gut. Alles. Weil der Sack wieder aufgestanden ist, musst du jetzt hier sitzen. Bist du Christ geworden. Nee, ist ein schöner Hinweis darauf, dass du dir nicht entkommen kannst. Also auch Christus, also Jesus konnte dem Christus nicht entkommen. Also er wurde wiedergeboren als Christus. Also als Christusbewusstsein, was nie gekommen ist und nie geht beim Kommen oder Gehen. Also das ist der Hinweis eigentlich in Ostern, dass du, egal ob, wenn der Körper stirbt, du immer wieder kommst. Also dieses Körperbewusstsein könnte möglicherweise sterben, aber das Christusbewusstsein, also dieses kosmische Bewusstsein, sofort dann wieder, naja, kein Entkommen. Und dann als letztes ist er noch blau geworden, ins Blaue gegangen, Himmelfahrt. Aber stirbt doch nichts, Karl, stirbt doch nur die Idee von etwas. Zeig uns das mal. Wir wollen es jetzt genau wissen bei dir. Du kommst jetzt hier vorne hin, nimmst ein Messer und machst so, und dann gucken wir mal, ob was stirbt. Es sind immer große Wiederholungen von Worten, die nichts bedeuten. Einfach nur Phrasen dreschen. Ne? So ist das. Ich kenne mich mit Dreschern aus. Ich bin Bauer gewesen. Kannst du mal wieder einen rausschmeißen? Habe ich letztes Mal einen rausgeworfen? Kannst du ja nicht mehr Frauen sein, kannst du auch mal einen Mann rausschmeißen. Habe ich letztes Mal eine Frau ausgeworfen? Ja, auf diesem Talk da. Wo? Per Video oder bei... Im Tiro? Eckstein, nein. Ja. Ach, die. Also, die. Die hat ja auch nicht bezahlt. Das geht ja aber nicht so. Ich weiß. Genau. Das brauchen wir dann schon. Als Pärchen mal rausfährt. Die heiraten hinterher sogar. Nee, inzwischen mag ich, dass ich Leute rausschicke. Fühlt sich gut an. Es passiert viel zu selten. Irgendein Kandidat. Na, es gibt schon. Ich bin ja auch nicht mehr so, ich bin ja auch pflegeleichter geworden. Ist ja nicht mehr so viel Widerstand. Die Altersmilde. Schade, du kannst sagen, war so schön. Solange sie die Beschwerden hat und ich das Alter. Ich komme jetzt auch selber, meine Knie sind wunderbar. Darum versteckst du sie auch. Meine Knie sind wunderbar. Jetzt kann sie wieder Kniefall machen. Na gut. So, waren wir fertig? War die Frage fertig? Das Christusbewusstsein, was das ist, ist mir noch nicht ganz klar. Und das macht mich einfach, dass man eben... Nein, die Bedeutung Christusbewusstsein, habe ich gelesen, kommt aus dem Griechischen. Da ist Christus der Initiierte. Also der Initiierte in den vierten Zustand. Das heißt Christusbewusstsein. Also der in die Abwesenheit, also gestorben ist, ohne zu sterben. Das ist das Christusbewusstsein. In dem Fall. Also da, wo das Bewusstsein realisiert, dass es auch in der Abwesenheit existiert. Von einer Anwesenheit von Erfahrung. Das nennt man Christusbewusstsein. Also der Initiierte in den vierten Zustand. Also aus Jesus wurde Christus. Da wandelte sich das identifizierte Kleine zurück in das, was trotzdem ist, nicht wegen etwas. Und das feiern wir jetzt eigentlich Ostern. Also die Wiederauferstehung, also von dem, was immer wieder kommt und beim Sterben nicht stirbt und beim Geborenwerden nicht geboren wird. Das feiern wir gerade. Das ewige Leben. Das ist ein Symbol von Christusbewusstsein. Und das bist auch du. Das ist ja nicht, dass du verschieden davon bist. Also deine Natur ist eigentlich die Natur Christus. Aber du möchtest ja jetzt die Erfahrung machen. Aber weil du die Erfahrung machen willst, bringst du diese Erfahrung von Christus, nämlich trotz einer Erfahrung zu sein, in die Erfahrungswelt. Und du wirst sie nie haben in der Erfahrungswelt. Die Abwesenheit von Erfahrung kannst du nämlich in der Erfahrung machen. Das ist das Prinzip. Du wirst also die Absolutheit im Relativen finden. In einer Antwort oder in einer Erfahrung im Relativen, was auch immer. Glückseligkeit, relatives Glück, relatives was auch immer, Frieden. Du suchst also immer in der verkehrten Ecke. Und da, wo keiner ist, kann auch keiner suchen. Also das ist das Problem. Es gibt keine Brücke. Da, wo du bist, suchst du. Und da, wo du nicht bist, gibt es auch keine Notwendigkeit vom Suchen. Und doch bist du. Aber du wirst nie als der Sucher da landen, weil da kann keiner sein. Aber du wirst immer übrig bleiben als einer, der es geschafft hat. Und darum schaffst du ständig. Schaffe, schaffe. Und ich sitze hier und muss immer sagen, keine Brücke, Mädchen. Keine was? Brücke. Also was sagt dann in der Bibel da, es wird kein Besitzer, also kein Reicher, durch das Nadelöhr gehen, in das Königreich des Seins. Da gibt es keinen Besitzer, also keinen Habenden, also kein Ich, was hat, ein Leben hat, ein Bewusstsein hat oder irgendetwas, was besitzt. Das Besitzer bleibt immer im Relativen besitzen. Weil da das Königreich des Herzens oder das Christusbewusstsein kennt keinen Besitz. Herz hat kein Herz. Und da, wo ein Herz hat oder du ein Herz hast oder ein Leben hast, Da ist alles relativ. Aber du möchtest als das da eingehen. Das geht, klappt nicht. Und diese Nacktheit, die du bist, wirst du halt nur als Nacktheit, also in der Abwesenheit von einer Anwesenheit von dem Idee, was du bist oder nicht bist. Nicht in einer Anwesenheit von einer Idee, was du bist. So, deine Idee ist zu sein ein Körper, ein Geborener, dann ist es deine Realität. Aber da, wo die Realität ist, gibt es keine Realität, weil da kennt keiner real oder unreal. Und da, wo du real oder unreal kennst, gibt es dich als einer, der trennt. Also was tun? Und wenn ich dann sage, sei, was du nicht sein kannst, dann weise ich auf das Christusbewusstsein hin. Auf deinen natürlichen Umstand. Also deine Natur an sich, die keine Natur kennt. Wo es auch keinen gibt, der Natur kennt oder kennen könnte. Oder sich. Oder wo es das Selbst ist, was kein Selbst kennt. Aber da, wo Selbst selbst kennt, ist es relativ. Tja, was tun also? Genug über das Christusbewusstsein? Oder mehr? Ja, nee, es reicht. Es reicht. Weil du guckst es immer noch so aufnahmebereit. Ja, bin ich auch. Für was? Danke. Ich glaube, ich habe genug. Ja, es gibt ja noch die verkitschten Christusbewusstsein-Konzepte in den Lichtarbeiter-Geschichten. Da reden ja ganz verkitscht, oder? Ja, das wollen wir jetzt auch nicht wissen. Ja. Ich als Person. Klar. Warum nicht? Na, weil du eben vom Absoluten bist. Ja, ich bin eine absolute Person. Pass mal auf. Ich nehme auch alles absolut persönlich. Da habe ich kein Problem mit. Da muss keiner weg. Da bin ich aber ganz da. Nicht nur hier und jetzt. Was meinst du, warum sollte ich jetzt keine wahrnehmen? Naja, weil du eben vom absoluten Bewusstsein gesprochen hast. Ja, und das hat kein Problem damit, sich absolut als Person zu erfahren. Es ist absoluter Geist, absolute Person und absoluter Vater. Nimmst du beides wahr? Es ist immer alles da. Ich bin das alles, ich nehme das nicht wahr. Okay. Es ist nicht, dass es da einen gibt, der das wahrnimmt. Ich bin das. Da gibt es keinen, du bist das und alle, die hier sitzen, alles ist das, was das ist. Da gibt es keinen, der das nicht ist. Oder etwas, was das nicht ist. Es gibt nur das. Tja. Und das kann ich so oft wiederholen. Guck mal, die sitzen immer noch hier. Auch wenn sie es verstanden haben, kommen sie trotzdem. Weil sie es nicht oft genug hören können, denke ich. Die kriegen nie genug davon. Die kriegen nie genug davon, dass sie es nicht brauchen. So. Ja, noch was vom christlichen Aspekt. Wir sind ja gerade wieder Eier suchen. Ei. Das Ei findet kein Ei und beschwert sich dann. Wo ist mein Ei? Ja, noch christliche Fragen? Ja, wo wir beim Thema sind, würde ich das gerne fortführen. Und zwar sagtest du eben, dass das Christusbewusstsein auf dieser siebenteiligen Skala die vierte Position annimmt. Nee, das ist das erste Samadhi. Und danach folgen die, alle drei anderen Zustände sind Teil des Samadhis. Samadhis. Ist auch neu. Ist mir gerade so gekommen. Ich habe noch nicht gehört. Ich sitze ja nur damit, dass ich das auch mal höre. Warum sitze ich ja hier? Ich finde Samadhi ist gut. Samadhis. Samadhis, Samayenis, Sama. Sama, ja. Wie Sama. Also als du eben davon sprachst, dass... Nicht Yama, Sama. ...zu Pfingsten letztendlich ein ins Blaue gehen geschieht. Himmelfahrt. Himmelfahrt. Pfingsten ist zu spät, das ist 4 Tage später. Ah, okay. Da, da kommt der Heilige Geist in die Apostel, die Christel. Wo wäre das auf dieser 7-niedrigen einzugliedern, beziehungsweise... Nein, die Himmelfahrt Jesus ist eigentlich die Transzendierung aller 7. Indem transzendiert er, indem er die Bläue wird, nämlich das, was blau ist, also die Farbe Krishnas oder Shivas, indem er die Bläue ist, gibt es keinen mehr in der Bläue. Er transzendiert alle 7. Weil all auch die, also die 1 bis 7 sind Variationen, wie du dich verwirklichst. Aber das sich Verwirklichende ist in keinem dieser 7 das, was es ist. Also nicht findbar. Weil alle 7 verschieden voneinander sind, kann es nicht das sein, was die Wirklichkeit ist oder das, was Christus ist. Himmelfahrt ist außerhalb von dem, oder? Nein, Himmelfahrt, dann bist du, du gehst in die absolute Trunkenheit deiner selbst, in die absolute Selbstvergessenheit. Weil in den anderen gibt es ja immer noch ein persönliches, die ersten 3 und dann die 4 unpersönlichen. Aber die sind halt in sich doch noch verschieden. Und damit auch tot. Also alle 7 Variationen, wie du dich träumst oder lebst, sind Variationen, wie du dich als tot erlebst. Weil Leben kann Leben nicht erfahren. Aber Leben erfährt sich in 7 Variationen von Leben. Aber als das, was es ist, wird sich nie erfahren. Und das ist das, was Blauheit ist oder das, was Licht ist. Aber die 7 Strahlen sind die Strahlen des Lichts, aber nicht das, was Licht ist. Also in diesen 7 Stufen ist immer noch etwas enthalten. Nein, die sind in sich verschieden. Auch da, wo nichts enthalten ist, ist immer noch verschieden von etwas, von dem, wo etwas enthalten ist. Also auch das, was keine Zeit kennt oder hat, ist immer noch verschieden von dem, was Zeit ist. Das Persönliche ist verschieden vom Unpersönlichen. Samadhi ist verschieden vom Nicht-Samadhi. Alles das, was man benennen kann oder erfahren kann, das, was man sich sein oder nicht sein kann, kann nicht das sein, was deine Natur ist. Aber du realisierst dich nun mal in diesen 7 Variationen, aber die Art und Weise, wie du dich realisierst, ist nicht das, was du bist. Du bist das, was sich in diesen 7 Variationen realisiert oder träumt, nenn es was immer. Aber dich wirst du nicht damit kennen können. Weder kennen noch nicht kennen. Weil nicht kennen ist auch ein Kennen. Und das ist dann die Himmelfahrt, ist wie bei, da gibt es wenige in Indien, sogar nur Ramana habe ich gefunden und bei dem Ranjit oder dann beim Ramana oder Niyasagada, die dann eben sagen, das zu transzendieren, was alle 7 ist, das ist das Raste unter den Rarheiten. Weil alle anderen 7 Stufen sind durch Meister besetzt. Durch irgendwelche, was auch immer, Toiletten. Restruhm nennt man es denn. Die ruhen da, wo man ruhen kann. In diesem Beispiel ist dann die Reinheit von Ramana so Urgrund oder wie auch immer man es nennt, der das bezeichnet, was zur Himmelfahrt geschieht dann? Er weist darauf hin. Er weist darauf hin. Es geschieht ja nichts in der Himmelfahrt. Du bist einfach nur das, was du nicht sein kannst. Es verschwindet ja nichts dadurch. Mhm. Es verändert sich nichts. Es wird auch nicht sichtbar. Es wird weder sichtbar noch nicht sichtbar. Du bist halt das, was immer Realität ist und sich halt das ist, was sich realisiert, was du immer warst. Du bist die Wirklichkeit, die sich selbst nicht kennt und sich in allen möglichen und unmöglichen Arten und Weisen verwirklicht, aber sich nie mehr oder weniger wirklich wird durch die Art und Weise, wie sie sich verwirklicht. Also der 7. Zustand ist nicht wirklicher als der 1. oder unwirklicher. Diese ganze sogenannte Trennungsgeschichte von den 7, wo dann einer durch diese Reise der 7 Stufen macht, die ist einfach dann war und war, wird immer sein unnütz. Aber sie muss trotzdem stattfinden. Ja, ich habe mich damit angefangen. Bitte? Ich habe mich damit angefangen. Du musst dich jetzt nicht entschuldigen. Wie hat der Rösler gesagt, für Dummheit kann man nicht verbieten. oder? Was hat er gesagt? Gegen den Neonazis? Dummheit kann man nicht verbieten. Das war doch schlau. Was sind denn die sieben Stufen? Soll ich sie nochmal alle aufzählen? Also man sagt, die erste Stufe ist jetzt deine Stufe, so als Mensch geboren sein, relativ Körper haben, Geschichte von geboren und Tod, das ist die erste Variation, das ist die mehrheitliche. Weil da gibt es nur Menschen, da gibt es Welt, da gibt es Universum, also alles, was man benennen kann von Informationen, alles, was sich in Form gebracht hat, materialisiert hat, das ist die erste Stufe. Und du eben deine Realität darin gefunden hast, dann bist du in der ersten Stufe von. Die zweite wäre schon der Heilige Geist, also reiner Geist sein. Hm? Das geht schnell, ne? Das ist erst die zweite. Also erstmal die Identifikation mit dem Körper, das ist dann das Mehrheitliche. Das zweite wäre, du wechselst zu der Identifikation mit Geist. Also ich bin Geist. Das ist beides noch persönlich. Persönlich Körper, persönlich Geist. Dann sogar noch das nächste ist dann Gewahrsein. Persönliches Gewahrsein. Ich bin Gewahrsein. Du definierst dich als Gewahrsein. Was eben verschieden ist vom Geist, vom Ich Bin oder dem Ich Bin Körper. Das reine Ich. So das Auro-Bingo. Stufe. Dann das vierte wäre dann die Abwesenheit, was jetzt bei Jesus die Todeserfahrung. In die Totheit. Also Tod heißt Abwesenheit von Lebendigkeit. Das ist die Todeserfahrung, die Jesus. Also er ins Totenreich, das ist das Reich der Toten, wo es weder einen Erfahrenen noch etwas gibt, was man erfahren könnte. Das nennt man das Totenreich. Und trotzdem zu sein, was du bist, das wäre dann die vierte. Ist das sowas wie die Stufe des Absoluten? Nee, das ist nicht die Stufe. Das ist immer noch die Verwirklichung des Absoluten. Es sind absolute Verwirklichungen, aber nicht das Absolute. Also das vierte ist immer noch eben ein Relativ. Weil es braucht die Abwesenheit, um eben absolut zu sein. Auch noch einen Vergleich. Es ist immer noch verschieden. Und das fünfte wäre dann, wo du eben nicht mehr identifiziert bist, also wo es keinen mehr gibt, der identifiziert ist mit Gewahrsein. Dann bist du Gewahrsein. Das sechste wäre, dann bist du Geist. Und das siebte wäre, du bist dann eben die Welt, der wahre Mensch. Und das fünfte zwingend an einen körperlichen Tod gebunden, oder das vierte? Nein, dann, ab dem vierten gibt es keinen Tod mehr, weil du hast ja erfahren, der Tod kann dich nicht berühren. Also es gibt, also im vierten bist du schon befreit von der Idee von Tod. Dass Tod dich umbringen kann. Dass du etwas brauchst, um. Und trotzdem gibt es dann halt noch, die ersten drei sind persönlich, die nächsten drei sind halt unpersönlich. Dann bist du unpersönliches Gewahrsein, unsterbliches Gewahrsein, unsterblicher Geist und unsterblicher Mensch. Der wahre Mensch, wie Jesus sich dann nennt. Der wahre Vater, der wahre Geist und der wahre Mensch. Das sind diese sieben Verschiedenheiten. Und Leid gibt es nur in den ersten drei. Oder Leut. Leut. Also möchte jeder in die nächsten, in die 5, 6, 7 oder 4, 5, 6, 7 gehen, weil da ist Leidfreiheit. Also Leid und Nicht-Leid. Leider und Nicht-Leider. Aber weil das alles sich unterscheiden lässt, weil das alles, das eine ist die Hölle des Leides, die ersten drei persönlichen, das andere wäre dann der Himmel, das Nicht-Leiden, wo du dann neben dem Vater sitzt, nicht mehr unter ihm. Sonst sitzt er ja auf dich. Bist du besetzt? Besessen. Die Besessenheit einer Person und die Unbesetztheit beim Vater darfst du dann neben ihm setzen. Na, nur so als Beispiel. Also alle diese sieben sind Varianten, wie du dich erfährst. Und alle sieben Varianten sind gerade hier und jetzt da. Nur deine Aufmerksamkeit ist hier auf dieses erste gerichtet und damit real. Also du gibst die Realität dieser Welt, diesem Umstand. Nicht, weil sie real ist. Nur weil du eben deine Aufmerksamkeit eben sich auf das richtet, ist sie überhaupt da. Und wenn das zweite eben der Geist dich drauf voll drauf ist, gibt es die ganze Welt nicht mehr und dich nicht mehr. Wenn es nur noch Geist ist, dann bist du in der Erkenntnis des Geistes. Und dann das Gewahrsein, dann bist du in diesem reinen Licht des Gewahrseins, wo nur noch Licht ist. Der lichte Geist. Und so weiter. Aber das zu sein, was du bist, bist du immer noch nicht dadurch geworden. Bitte? Ich brauchst dann nochmal mehr Stufen. Nein, alles das, durch alles, wenn du durch eins von denen zu dem geworden wärst, was du bist, dann wärst du ja als erstes, als hättest du dich verloren in einem, wenn du dich in einem anderen finden könntest. Dann bestätigst du ja einen, der sich verlieren könnte oder gewinnen könnte. Das ist ja noch eine relative, was auch immer. Einer, der denkt, er könnte sich verlieren und sich dann wieder gefunden hat. Das sind diese ganzen Meister, die sich selbst realisiert haben wieder. Die Selbstrealisierten, die sich nicht mehr rasieren müssen. Die Selbstrasierten. Warum haben sie immer den langen Bärte? Weil denen ist es egal, wie sie aussehen. Aber wir müssen sie immer noch angucken. Die haben so einen langen Bart. Nein, zu sein, was du nicht sein kannst, bedarf nichts von dem. Du kannst auch gerade jetzt, du musst nicht durch irgendeine Stufe da, nicht zum Arsch, zum Friseur des Seins gehen, damit du Stufen schnippst. Warum bist du nicht gleich jetzt dieser Shortcut? Klar, peng, fertig. Wer muss denn durch diesen ganzen Siebener Hexentanz da? Ich sage das nicht, dass du das musst, ich zeige dir nur auf, was möglich ist, aber das heißt nicht, dass du da. Das zu transzendieren ist einfach zu sein, was du im Tief-Tiefschlaf bist. Das ist das Einfachste überhaupt. Kenne dich als das, wie du dich im Tief-Tiefschlaf kennst. Kann man da nicht ein Spiel draus machen? Ich spiele gleich mit dir. Handball. Die sieben Stufen, so ein Spiel. Die sieben Samurai. Ja? Und allen sieben musst du reihen. Samurai. So, jetzt weißt du die sieben. Wie unterscheidet sich der Gewahrseinszustand, der persönliche vom unpersönlichen? Ja, im persönlichen, da bist du halt noch als Gewahrseinsmeister, der dann um sich Schüler hat, die nicht im Gewahrsein sind. Dann bist du der Meister des Gewahrseins. Und hast dann halt Schüler auch, denen du dann sagst, was sie zu tun haben, wie sie in deinen Zustand kommen können. Und das andere ist das Auflösen im Zimmer. Da gibt es, wenn da nur Gewahrsein ist, dann gibt es weder dich noch andere. Das ist unpersönlich. Du bist mit dem Zimmer 1 sozusagen. Nee, das ist das Fünfer. Das erste ist ja hier dieser normale weltliche Umgang. Von Getrenntheit und so. Das zweite wäre dann, wo der Heilige Geist in dieser erwachte Zustand, wo du eben nur noch Geist bist, aber kein identifizierter, der nicht identifizierte Geist. Und dann kommt das Gewahrsein dessen, wie eine Leinwand, auf dem beides erscheint. Und du kannst dann immer zwischen denen wechseln, wo du gerade dein Zuhause gefunden hast. Zu Anfang hast dein Zuhause hier im Weltlichen, geboren sein. Dann ist dein Zuhause der Geist. Das heißt nicht, dass die Welt dafür gehen muss. Du hast dich einfach nur von dem körperlichen Bewusstsein in ein raumgleichen Geistbewusstsein verwandelt, in dem dann ein Körper erscheinen kann im Morgen. Weil du nicht mehr mit ihm identifiziert bist. Das dritte wäre das Gewahrsein, wo Form und Nichtform drin erscheinen. Also das wäre das Formlose. Die Form, das Formlose und dann die Leinwand des Gewahrseins, in dem beides erscheint. Und je nachdem, wo du dich dann findest, dein Zuhause hast, entweder in der Welt, im Geist oder in diesem Gewahrsein als Leinwand, das ist dein Zuhause. Und das andere sind dann wie Gäste, die kommen und gehen. Zu Anfang bist du da rein der Gast. Dann bist du das, kein Gast, und dann bist du das, wo Gast und kein Gast drin erscheint. Und dann dahinter, dann kommt aber noch das, was dahinter steckt. Was mit und ohne ist. Der Aktionär. Der Stockholder. Genau. Und diese. Der Zen-Meister. Bitte? Diese Teile. Ne, die sind hier und jetzt, das ist schon hier. Die drehen sich immer wie auf dem Karussell. Da dreht sich nichts, nein, da dreht sich nichts. Die wechseln durch, nein, die bleiben ja nicht. Die sind immer da, die sind jetzt und immer da. Hier und jetzt ist das Weltliche, das Geistige, das Gewahrsein, das Jenseitige und die drei Personen. Und die sind gerade hier und jetzt. Aber in dem Moment, wo ich mir einen bewusst wäre, einen von den Sachen, da wechselt ja nichts. Hat schon gewechselt, den nächsten. Nein, dann wechselst du nur im Hier und Jetzt in eine andere, wie so ein Fahrstuhl, da bist du im nächsten Stockwerk gelandet, das ist alles, das Haus ist immer da. Du bist nur jetzt im untersten Stockwerk, dann gehst du in den zweiten Stock, dritten Stock, vierten Stock, wo gar kein Stockwerk ist. Dann gibt es die ganzen unsichtbaren Stockwerke. Vorher sind die Stockwerke real und dann gehst du in die, dann glaubst du nicht mehr an Stockwerke. Also da hast du nichts mehr zu tun, da gibt es kein Werken mehr, kein Stockwerk. Nur da, wir müssen nicht drüber reden. Es ist echt müßig. Und diese Fokuswanderung bleibt? Nein, die wirst du nicht los, weil in der Art und Weise realisierst du dich. Du kannst hier nicht entkommen und das sind nur mal 7 Varianten deiner Verwirklichung. Und keine von denen ist mehr wert als die andere. Und du wirst immer wieder auf diese erste zurückkommen. Weil das ist eben ein absoluter Aspekt deiner Verwirklichung. Du wanderst wie ein ewiger Wanderer, der zwischen seinen Variationen von Verwirklichung wandert. Aber du wirst nie zum Ende kommen. Also damit ist, wie Buddha sagt, der Weg ist das Ziel. Das ist der unendliche Weg. Du bist der unendliche Wanderer, der durch dein absolutes Haus wandert. Hoch und runter. Als wenn du im Keller anfängst und dann arbeitest dich langsam zum Dachstuhl und du denkst, oben ist besser als unten. Das ist hier im Moment deine Sache. Du bist in der Annahme, dass es oben besser ist als unten. Und wenn du dann oben bist, denkst du wieder, oh, vielleicht unten war es doch nicht so schlecht. Mr. Kaffee. Oder du fällst, weil wenn du oben dich beruhigst und einfach ruhig bist, sinkst du automatisch wieder unten nach unten. Das ist bescheuert. Dann hast du endlich mal die Ruhe erreicht und in der Ruhe sinkst du automatisch wieder dahin, wo die Unruhe ist. Ja, darum heißt es Pater. Nostra. Cosa Nostra. Cosa Nostra. Hat das, was du gerade da beschreibst, auch damit zu tun, dass man im Alltag ja, also ich zumindest erlebe das und ich weiß auch von anderen, man oft immer denkt dann, woanders wäre es jetzt besser, oder? Nicht manchmal, immer. Das ist eigentlich immer. Dadurch bewegt sich das ganze Universum, weil das Bewusstsein immer denkt, es woanders oder anders wäre besser. Das ist der Antrieb, der Motor des ganzen dieser weltlichen Realisation. Das Gras ist immer grüner woanders. Wenn es bloß anders, wenn ich eine andere Frau hätte oder einen anderen Mann oder hätte ich einen anderen Job oder Dings. Weil wenn es wirklich zur Ruhe, wenn wirklich vollkommen zufrieden, dann gibt es dich ja gar nicht. Was gibt es dich doch gar nicht in der Zufriedenheit? Dich gibt es doch nur im Unzufriedensein. Kannst du mir sagen, warum? Was? Warum? Ich meine, ich muss sein, nur in der Unzufriedenheit. Wisst ihr, jetzt machst du mich unzufrieden. Jetzt geht's mir. Jetzt lagen sie dich fest. Immer wenn einer stört, gibt es einen. Jetzt lagen sie. Ich sage immer, ihr seid die hoffnungslosen Fälle, die ich nicht kenne. Immer die Restfrage sitzt vor mir. Immer die kleine Restfrage. Da ist aber noch eine Frage. Die treibt dich an. Wenn die nicht wäre, wenn ich die beantworte, ich möchte die wegwählen, dann. Aber dann. Und immer dann. Immer will man von dannen sein. Nee, das ist nun mal die Erfahrung von Unzufriedenheit. Was wirst du machen hier? Das ist die Hölle. Aber das ist nun mal eine Art und Weise, wie du dich realisierst. Als Hölle, als Getrenntheit, als Unzufrieden, als unangenehm, quälend. Alles das gehört dazu. Und dann gibt es die anderen, wo du dann denkst, ja, die Abwesenheit ist besser als die Anwesenheit. Weil keiner beschwert sich im Tiefschlaf. So denkst du, Abwesenheit ist intuitiv besser als Anwesenheit, weil Anwesenheit schon stört. Also was tun? Jeden Tag bist du dich am Abarbeiten, damit du so müde bist, damit du abends einschlafen kannst. Gott sei Dank. Weg damit. Also was tun? Das Dom nennt man es Advaita, Advaita, Advaita. Immer noch ein drauf. Immer weiter. Was ist denn der Unterschied zwischen Tiefschlaf und Tief-Tiefschlaf? Platon, das ist jetzt das 50. Mal, dass du die Frage stellst. Frag mal alle um dich rum, wie oft du das gefragt hast. Christa, sag ihm, wie oft er das gefragt hat. Aber ich danke ihm, weil ich würde das auch gern immer wieder. Das sind Schweinebacken. Ne? Aber ich hätte es auch gern. Der Tiefschlaf wäre die Ebene, wo das Gewahrsein einfach übrig ist. Aber kein Traum, ein traumloses Dasein von Gewahrsein. Das wäre Tiefschlaf. Aber der Tiefschlaf des Tiefschlafes ist die Natur von Tiefschlaf. Wo weder noch ist. Da kennt gar keiner Tiefschlaf. Tiefschlaf wäre immer noch eine Anwesenheit von einem Gewahrsein, was nichts erfährt. Diese Leinwand. Der Tiefschlaf wäre dann die Natur von Gewahrsein. Jetzt zum 50. Mal ein bisschen. Du guckst immer noch wie Auto. Drück mal auf die Hupe. Das heißt, wir sind im Tiefschlaf. Da ist keiner. Auch im Tiefschlaf gibt es schon keinen. Ja, im Tiefschlaf sind wir das, was wir nicht sein können. Ist das richtig? Nein. Wenn du es nur da wärst, dann wärst du es jetzt nicht. Ah ja. Das habe ich mir auch schon 50 Mal erzählt. Seit 13 Jahren erzähle ich ihm das jetzt. Wer will meinen Job haben? Das ist mein Höhlenbeispiel. Platon und ich. Das wäre so, Platon und ich für ewig. Kannst du das ertragen? Vielleicht muss ich ihm Hausaufgaben geben oder irgendwas. Ich komme nur noch einmal nach Berlin. Das ist schon mein Versuch des Ausweges. Aber jetzt will er nach Mallorca kommen. Er droht damit, nach Mallorca zu kommen. Noch einer, der droht. Ihr seid Drohnen. Reine Drohnen. Keine drin. Ich kann egal, wo ich im Nordpol dann wären sie zu. Eisbären noch. Rede ich dann mit den Eskimos? Da ist bestimmt auch einer Platon. Warum heißen die Eskimo? Haben die ihre Kimonos gegessen? Waren das früher mal Japaner? Viele Fragen. Eskimo. Ja, solche Fragen stelle ich mir. Die interessieren mich noch. Was, Platon? Na, glücklicherweise ist ja Platon nur mein Osho-Name. Das war Platon, der eigentlich Osho heißt. Er ist die Wiedergeburt. Oder warst du die Nachgeburt, Platon? Plazenta. Osho war erst, dann komm ich. Mutter, lass es sein. Gut, was war? Wenn ich noch eine andere Frage. Ja. Ins Blaue gehen. Nicht ins Blaue gehen. Pfingsten oder so. Den Himmel fahren. Himmel. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Aber wer soll denn ins Blaue gehen? Gibt es denn niemanden, der ins Blaue gehen kann? Ja, willst du ihm mal antworten? Kannst du ihm antworten? Ich? Ja. Niemand kann ins Blaue gehen. Keiner kann ins Blaue gehen? Er hat schon blaues Hemd an, guck ihn mal an. Er übt schon. Er denkt, es färbt ab. Er ist doch schon ins Blaue gegangen heute Morgen, Hemd angezogen. Er säuft doch bei einem, ist auch ins Blaue gegangen. Er wird immer wieder nüchtern, das ist sein Problem. Jeder, der säuft, möchte nicht mehr besoffen sein. Weiter trinken, sage ich einfach nur. Ja, wenn es hilft, wenn du dich da besser fühlst. Ich habe öfter welche Junkies, wie kann ich aufhören, irgendwas, sage, spritz weiter. Ja, und auf einmal hören sie auf zu spritzen. Wenn du denen sagst, musst unbedingt aufhören, wie kann ich dir helfen? Ich spritze. Na, mach doch. Spritz doch weiter, mach doppelte Dosis. Mach dir den goldenen. Ja? Schon zieht die Spritze sich nicht mehr auf. Hilft manchmal, aber nicht immer. Es hört sich gerade verdächtig falsch an. So. Noch was, Platon? Nicht heiß genug. Dafür hast du noch viel an. Ein Eskimo kommt nach Berlin, sagt es mir, es heiß, da sollte man das Fell ausziehen. Ne? Über die Ohren ziehen. Dann weißt du Bescheid. Zieh dir mal dein eigenes Fell über die Ohren. Wenn du das schaffst, gut. War noch was? Hier. Ja. Wer hat sich da geräuspert? Das bereut er. Räuspern. Ich muss nochmal an dieses Aufzugsspiel denken und da fällt mir ein, dass ich immer mal gehört habe, es gibt so einen Punkt, wo man nicht mehr zurückfallen kann. Also, und dass es einen Punkt gibt, wo der leider wegfällt und der kommt dann auch nie wieder. Gibt's den? Keine Ahnung. Frag doch mal den, die das geschrieben haben. Und mit wem sie dann reden und für wen sie das geschrieben haben. Ich weiß gar nicht mal, wer das gesagt hat. Aber das ja, aber ich habe das auch schon mal gehört. Das ist nicht der vierte. Und du, sogar du hast schon mal was Ähnliches gesagt. Ich glaube, du fällst immer wieder zurück. Wie kannst du eine Variation deiner Verwirklichung vermissen? Wie kannst du irgendwas aufhalten? Bist du jemals da rausgekommen? Das ist meine Frage. Ist jemals einer durch irgendwelchen Zustand hoch oder runter gegangen und hat dann oben, bei irgendeinem Zustand kam er nicht wieder zurück? Oh Gott, vor allem ist er da geblieben. Alle haben sich gewundert, wo ist er denn? Also du könntest auch nochmal hier auf dem Stuhl. Ich sitze hier. Na, ich meine auf der anderen Seite. Ich sitze auf der anderen Seite. Wo sitze ich sonst? Nein, ich höre immer, also ich habe immer sehen vor Augen, das was Ramana haben sie auch gefragt, wo gehst du hin, wenn du jetzt stirbst? Lass uns allein, was sollen wir machen? Und er sagt, wo soll ich denn hin? Ja, wo soll ich denn hin? Bin das. Wo komme ich denn nicht wieder raus? Wer fällt denn nicht wieder zurück? Wohin? Wohin kannst du fallen? Wo bist du rausgefallen? Es gibt den Scheiß. Es gibt den Scheiß. Der ist nie da gewesen. Damit ist er weggefallen. Das heißt aber nicht, dass einer war, der weggefallen ist. Oder? Wie oft habe ich das gesagt? Ja. Wie ja? Ja oder nein? Ja, du hast es auch also, gesagt. Warum kommst du jetzt schon wieder mit dem? Ja, weil mir immer wieder sowas kommt, ich kann da nichts hören. Ach Gott. Was nicht, Gott sieht es. Schon was dazu gelernt. Ich komme immer wieder. Das Murmeltier. Und es ist besser, ich saß dann, als wenn ich damit schlafe. Nee, wenn du mich wirklich ehrlich fragst, glaube was? Ich glaube, ruhig sein wäre auch mal ganz gut. Echt? Wenn du es kannst. Sei still und schau. Na gut. Nee, ich wiederhole ja auch nur Sätze. War ja mal eine ehrliche Antwort ohne Frage. Sei still und schau. Dann schauen wir schon. Sehen wir schon. Und still sein heißt Mund halten. Nee, habe ich nicht gesagt. Ah ja. Weil du redest ja noch beim Reden. Oder? Was? Ich rede noch. Ja, wenn du jetzt schon wieder stockst dabei, dann hast du schon wieder was verstanden. Du verstehst ja noch was beim Verstehen. Oder nicht? Ich versuch's immer. Der Versuch ist strafbar, du weißt das. Das bedeutet sitzen bleiben. Ich habe versucht, die Antwort zu geben, aber ich habe es nicht geschafft. Das heißt, in der Schule sitzen bleiben. Und du möchtest eigentlich durchkommen. Und ich sage dir, geh nie in die Schule. Dann brauchst du nicht wieder raus. Das heißt, sei, was du nicht sein kannst, weil das, was du bist, muss nie etwas lernen, um zu sein, was es ist. Weil jetzt bist du, denkst du, bist in der Schule und musst die nächste Stufe erringen. Klassensystem. Und dann denkst, wenn ich in der Klasse, dann komme ich nie wieder zurück in die erste. Wenn ich in der sechsten, in der siebten oder so, dann bin ich schon mal ganz fast durch. Dann falle ich nicht wieder zurück in den Anfang. Ne? Das ist dein Frage, Komma, Satz, Punkt. Du bist ein Absatz. Du wirst dich absetzen. Du wirst konfirmiert werden in den sechsten Zustand. Oder kommuniert. Du ziehst dich noch in den ersten, naja. In der Richtung, weißt du, dieser Hinweis auf von Rama, sei, was du bist, oder sei, wenn ich sage, sei, was du nicht sein kannst, sei einfach das, was nie zur Schule gehen muss und nie zur Schule gegangen ist, was nie erschienen ist. Nur das, was jetzt erschienen ist, wo es dann Stufen gibt, die es dann erreicht hat und dann nicht wieder zurückfallen kann, ist alles Traum-Scheiß. Alles Albtraum des Seins. Also wenn du auf Mount Everest rauschen musst, damit du da oben ruhen kannst. Everest da oben, wa? Denkst du ja so. Im höchsten Punkt der Erde ruhe ich dann in meiner Glorie. Dann komme ich auch nicht wieder zurück, weil ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Das ist mein ewiger Friedhof. A point of no return. Da will ich hin. Route 66. Outrooted forever. Ich habe die Wurzel gezogen, mein Zahnarzt hat gewirkt. Jetzt habe ich keine Wurzel mehr. Ich bin ein Baum ohne Wurzel. Die Kabbala. Ich kabale und liebe mich. Ich wollte nur so romantisch, diese romantischen Ansinnungen, die da immer so mitschwingen, dieses romantische Selbstverliebtsein und dann diesen Punkt, diesen Höhepunkt finden, diesen G-Punkt, wo ich gegangen bin. Wo ich auch nie wieder zurückkomme. Da, wo es richtig geht. Wow! Da, wo ich ganz weg bin und dann auch keiner mehr da war und da, von da ich nie wieder kommen kann. Ich wieder. Das ist Tantra. Mhm. Aber nicht mit Onkeln. Ja, der kommt mitnichten her. Mitnichten, nein. Warum sagt man nicht mit Neffen? Es gibt genauso viele böse Tanten. Wollen wir schon mal beim Thema sind. Wer verführt hier wen? Gut. Zurück. Ja, Platon. Heute bist du aber frisch. Wer doch der Tiefler? Mit dem Blauen vergleichbar. Nein. Nein. Wie oft sollt ihr das noch einbläuen? Ich muss mir noch einen Stock anschaffen. Hier. Ich muss mir wirklich diesen Säbel hier hinstellen. Von diesem Zen-Meister. Wirst du wirklich erleuchtet werden? Ja? Wenn du wüsstest, ob du sauber schneidest. Das interessiert dich hinterher nicht mehr. Ob gehackt oder gesägt oder irgendwas, der Kopf ist weg. Hauptsache schnell. Wie schnell das geht, spielt keine Rolle. Völlig losgelöst. Das sind Fragen zu Ostern. Eieiei. Wie soll man das Blaue vergleichen mit etwas? Platon, ich bin echt hier langsam 13 Jahre auf den Wind gepinkelt. Ich pinkle hier nicht in den Wind, Platon, ich rede nicht mehr mit dir. Fertig. Das ist ja Wahnsinn. 13 Jahre rede ich mit dir. Das war jetzt das 100. Mal die Frage. Mindestens. Das kann man mit Alzheimer gar nicht mehr entschuldigen. Demenz ist noch harmlos dagegen. Da muss man schon eine Platonne sein, wo so viel reinpasst. Ich meine, Platon ist heute gar nicht hier. Ist ja Detlef wieder. Ja, das nennt man Schmerzensgeld, was man hier kriegt. Platon. Oder nicht? Wie oft? Wie oft? Es ist ja nicht zu verstehen. Jetzt entschuldigt er sich schon wieder. Jeder Luni soll zu Muni. Monika, die hilft dir. Die nickt immer zu allem, was du sagst. Monika. Die wahre Hausfrau. Na gut, jetzt aber wer anders. Ich habe jetzt keinen Platon mehr im Programm. Heute nicht mehr. Du hast vorhin gesagt, es passiert sowieso. Meinst was du denn? Wir reden, das weiß ich nicht mehr. Ja, der Körper, das, was du denkst, gerade zu sein, wird irgendwann weg sein. Das genau, ist doch eh meinst weg. Du, die Idee fällt weg? Nein, die Erfahrung von, wie heißt der? Susanne ist gekommen und Susanne wird weg sein. Also ist sie schon weg. Ja, also ist sie eh schon weg. Warum soll man sich damit noch beschäftigen? Nee, ich meine, wenn nicht nur aus Spaß. Idee, dass da irgendwas passiert. Ja, das ist auch weg dann. Wenn Susanne weg ist, ist auch die Idee weg. Mhm. Dann kommt eben die nächste Hermer-Idee oder so. Mhm. Hermer. Kennst du Hermer? War ein bekannter Name in den 50ern. Mhm. Gibt's kaum noch, ne? Hermer. Das möchte auch keiner mehr heißen, wenn der Mann dann sagt, Hermer. Es kam von Hermine. Die wurde dann hinterher Hermer. Naja. Nee? Doch, ne? Ich weiß zu viel. Man wird älter. Man kennt noch Sachen, die man nicht hätte, lieber nicht hätte mitmachen sollen. Nee, das heißt es, also, dass das, was sich jetzt hier kümmert und das, was das alles so wichtig nimmt, das ist schon längst weg. Das ist schon vollkommen, dass alles jetzt im Moment so wichtig ist und so relevant und so schwer und Ding, wo du dich drum kümmerst, das ist mit, kommt mit diesem Mobil, diesem Automobil und das ist mit dem Automobil ist verschwunden. Semper pedo mobile. Wenn es geht, es kam von selbst, es wird von selbst wieder gehen. Wen kümmert es, wie lange es bleibt und was es in der Zwischenzeit anstellt? Und ob Platon jetzt eine Wurst von innen sieht oder den sieben Zustand der Unterhose kennt, es ist vollkommen irrelevant. Absolut irrelevant. Also spielt keine Rolle, ob jetzt hier die Idee nun ist, man könnte ihn noch erreichen. Ob du noch isst oder nicht, nee, wenn du nicht. Wenn du nicht mehr isst, wirst du schlanker. Das hilft. Hat er mich auch gefragt. Wie werde ich schlanker? Das ist das einzige Relevante hier. Das ist das wirklich, was interessiert. Wie werde ich schlanker? Es ist eine Verdünnungskur des Seins. Du wirst so schlank sein, dass du dich gar nicht mehr siehst. Du wirst dich verdünnen, das weißt du. Aber du bist jetzt schon überflüssig. Stell dir vor, du musst gar nicht mehr dünner werden. Du fließt von ganz allein ganz überflüssig im Hin und Sein. Eure Gnadenüberflüssigkeit. Rein und Sein. Hin und Sein, ja. Hin und Her Sein. Ja, das ist die. Also diese ganze, was man, dieses Lebensschmerz und vielleicht Eifersucht oder Trennungsschmerz, das Ganze, ist alles so ein, ach Gott, oh Gott. was dadurch, was tun? Es kommt, es geht. Durchlaufposten. Das heißt nochmal, da war einmal ein Karl. Der ist jetzt schon nicht mehr da, weil er mal war. Das war einmal. Diese Märchenstunde des Seins, die hört nicht auf. Und in dieser Märchenstunde gibt es diese glückliche Sieben. Hans im Glück, er lässt alle Dinger fallen. Hinterher hat er was, nichts mehr. Und dann euch auch. Aber wenn du sobald ihm was wegnimmst, nein, dann will er es aber halten. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Aber was schlägt dich denn noch? Ist dein Vater Stunde? Bist du im Stundenhotel gekommen? Ja, deutsche Sprache ist super, ne? Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Na, wenigstens haben wir dann deutsche Sprache hier gelernt, dann bei dir. Bei mir? Ja. Ja, Griechen müssen noch ein bisschen lernen. Schreibst du eine Frage auf? Nee? Immer nur die Antworten. Das ist ja einseitig. Eine Seite vielleicht. Ja, noch Fragen aus der. Ja, ich hätte noch. Ja, du bist ja auch in der Schusslinie. Ich will nicht hoffen, dass das jetzt kommt. Was? Nur eben irgendwie als über Trennung und all diese Dinge, was sagt es, da kam bei mir die Frage einfach. Gibt es eigentlich sowas auf der, im Leben, sage ich jetzt mal, wirklich etwas, eine Form doch von Liebe oder ist das alles nur sentimentale Liebe? Es gibt nur Liebe. Es gibt nur Liebe. Aber die kennt sie nicht. Die Liebe kennt keine Liebe und darum kennt sie auch keinen Hass. Aber da, wo du Liebe kennst, ist natürlich alles Hass. Hast sie nicht gesehen. Alles hast. Also im Haben, meine Liebe, mein Hass, mein Ding, das im Endeffekt alles das ist Hass. Liebe kannst du nicht erfahren und auch nicht haben. Aber das, was du haben kannst, ist Hass. Das hast du. Weil du es hast, hast es. Da ist der Hass drin. Weil du hast du Angst, es zu verlieren oder nicht genug zu haben. Das ganze sogenannte Unzufriedenheit kommt vom Haben. Bist du ehrig oder fromm? Jetzt fängt es Trommeln an. Genau um 5. Um 5 schlägt 13. Nee, wenn du es Liebe nennst, das was sein ist, dann nenn es Liebe. Aber die Liebe kennt keine Liebe. Und damit auch kein Gegenteil. Aber sobald du eben Liebe kennst, kennst du auch Hass. Damit ist beides, oder Wissen kennt kein Wissen. Und wenn sobald du weißt, da ein Wissender ist, kann er nur Unwissenheit kennen, weil schon der Wissende Unkenntnis ist. Also Unwissenheit. Also der ganze Traum, alle 7 Umstände sind Unwissenheit. Aber in ihrer Natur Wissen. Also Wissen ist nicht verschieden von Unwissenheit. Wissen ist die Natur von Unwissenheit. Oder die Liebe an sich ist auch die Natur von dieser relativen Liebe. Was immer du als Liebe jetzt auch der Hass ist in seiner Natur Liebe oder Sein. Also im Wesen nichts Unterschiedliches. Aber sobald du es kennst, trennst du es einfach. Und sobald du halt Gut und Böse kennst, bist du aus der Gutheit in etwas Relatives. Die Gutheit kennt weder das eine noch das andere. Aber das ist die Natur Gottes oder die Natur von Sein, Selbst, Liebe. Nenn es, wie du willst. Aber sobald du dich kennst, bist du halt ein relativer Gott. Und das ist schon leidvoll und voller Sehnsucht. Aber was tun? Auch das kannst du nicht verhindern. Jetzt ist eh zu spät. bleiben wir alle ruhig, damit wir zuhören können. Stürze uns und leg da. Das Schlimme ist einem Nachbarn, der im Fernseher hört, dass man nicht versteht, was sie sagen. Wenn man, wenn es so laut wäre, dass man seinen Fernseher auch anmacht und das hört, was da gespielt wird. Ist immer nur schlimm, wenn man ein anderes Programm einschaltet. Das ist eine Erfahrung. Besonders in Indien. Weil du schaltest meistens nicht den Hindi ein. Dann bist du nämlich Hindi, da verstehst du kein Wort. Aber Bollywood will keiner hören. Also du bist dann bei Schwarzenegger und die sind bei Allah Khan da oder so. So, gut. Ist hier noch was? Auf der Bank. Magitta ist eh. Ich befasse mich gerade mit dem Return vom Ego bei dir. Mit dem Ego-Return? Ja. Ja, ich habe fest, es war nie weg. Ja. Pech gehabt. Ich fand den Satz wunderbar. Ja. Das ist meistens beim Saturn-Return. Den hatte ich die letzten zwei Jahre. Der ist gerade vorbei. Wisst ihr, es kommt davon. Jetzt habe ich wieder 28 Jahre die nächste Phase. Dann wärst du jetzt in Berlin geblieben, als nach Mallorca. Nee, in Berlin hätte ich den nicht ertragen. Darum bin ich, das geht ja so auf den Körper, der Scheiß. Du bescheuert. Ist ja schlimmer als ein Ego-Return. Aber wenn du da kein Ego-Return kriegst beim Saturn-Return. Oh. Nee, ich liebe es ja. Saturn-Return, was ist das denn? Was? Ja, der Reinemacher. Saturn ist der Besen des Seins. Der zeigt dir, wo der Schmutz liegt. Da bist du jetzt durchgegangen. Ja, ich weiß, wie schmutzig ich bin. Okay, dann weiß ich, warum du so bist. So, da fällt er in sich zusammen. Nein, das Gute ist, dass das nie weg war. Und es wird wirklich wieder ein Kamel geben, das dir auf die Füße tritt und du wirst merken, dass es nie weg war. Du kannst noch so viel denken, du hast es jetzt los, du bist erwacht, du hast jetzt alles hinter dir, bist jetzt im Gewahrsein oder irgendwo gelandet. Es wird immer ein groß genug Kamel kommen, die auf die Füße treten und du bist wieder da, wo du angefangen hast. Ich sag's nur. Ich sag immer, Erleuchtete, lebt mit euren Müttern. Darum respektiere ich Ramana so, weil er hat das gemacht. Ja. Und er hat einfach bei ihrem Tod das Herz gehalten, hat auch nichts gemacht. Er hat einfach einen guten Sohn gespielt. Aber das ist so ein Testfall. Entweder, wenn du keinen hast, eine neue Freundin hilft manchmal auch. Oder Freund oder. Irgendwas, was dich richtig nicht in Ruhe lässt. Ja, es gibt ja immer irgendeinen, der dich, wo du nicht weg kannst und wenn es auch nur selber bist, ne? Leb mal mit dir selber. Wenn kein anderer da ist. Also in der Hinsicht. Nee, mal gut, hast du mich jemals gehört, dass ich es losgeworden bin? Nee. Ja, darum war es ja auch ein Witz, ne? Du hast davon nie gesprochen? Nee. Ich habe gedacht, das weiß ich aber nicht. Nee, ich habe, glaube ich, nie beansprucht, dass ich irgendetwas Besonderes bin oder irgendwas passiert ist. Das stimmt. Ja. Also, falls ich von Wahrheit sprechen könnte, würde ich sagen, es ist Wahrheit. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ja. Und wir kennen uns ja auch schon so lange. Wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Ewig und drei Tage. Bitte? Ewig und drei Tage. Ja, nur ewig und drei Tage. Nur die letzten drei Tage nur. Die letzten drei Tage hatte ich bei Facebook ähnliches mit dir zu tun. Nein. Höre ich jetzt schon das zweite Mal. Aha. Heute. Ich muss doch mal hingucken. Wo Leute mit mir. Ich schreibe doch gar nichts. Wer sonst? Das ist dieser Mr. Blake oder sowas, ne? Der schickt mir immer diese Dinger. Diese Fotos mit den kleinen Sätzen und so. Ganz frech. Das ist der Liam. Wie ist der Blake? Keine Ahnung. So ein Fotograf aus Irland. Ganz frecher. Der sucht sich immer genau das aus, was ich nicht hätte reingestellt. Oder doch? Der kennt dich, ne? Er kennt mich gar nicht. Doch, der war einmal in Dublin beim Talk. Doch, stimmt, ich habe ihn kennengelernt. Es hat gereicht. Nee, ja, noch andere Fragen? Ja? Viele Leute, oder auch ich, habe ich sozusagen, bin zu der Advaita-Szene sozusagen zugestoßen, weil man vielleicht sozusagen so psychologische Probleme, also sozusagen, ja, es ist halt. Attacken, Depressionen, was. Das ist nochmal. Wenn sozusagen die Sehnsucht kommt, nach Bewegung. Und das ist dann so eine gewisse Erfahrung, die man hat in der Zeit, sozusagen, und wenn man wieder runterfällt, dass die dann erträglicher ist. Aber dann so eine andere. Und kommt auf die Ebene an und wie hart es kommt. Es ist noch nicht vorbei. Das könnte man möglicherweise als einen Anschein, dass man nicht mehr, dass man gelassener ist in den Erfahrungen für eine Zeit. Aber auch das kann gehen. Also es verschwindet alles in diesem Mysterium von Vergangenheit. Auch energetisch. Du kannst, wenn die neuen Erfahrungen wieder extremer sind als die davor, dann wird wieder ein Muster gebastelt oder produziert, das dann wieder die ganzen anderen alten Verletzungen wie nichts erscheinen lassen. Man ist nicht gefeit, man wird manchmal sogar noch dünnhäutiger. Es geht noch direkter rein, ins Reingemachte. Ja, wenn man davon ausgeht, ist das immer ganz heller, glaube ich. Wenn man die Erwartung nicht mehr hat, dass das irgendwann völlig weg ist. Ja, aber dann hat man die Erwartung, dass man, wenn man keine Erwartung mehr hat, dass es besser ist. Ja. Also bis die Erwartung noch nicht los. Das hört sich nur besser an, das ist alles, aber nicht besser. Das ist dann wieder so ein kleiner persönlicher Vorteil, der aber in sich schon wieder ein Nachteil ist, weil du einer bist, der ihn braucht. Das ist dieser Nachteil, den man immer hat, dass man ihn braucht, den Vorteil. Dass es da einen gibt, der einen Vorderteil und Hinterteil hat. Das ist das Schlimmste, was man haben kann. Ein Vorderteil. Dass man sieht. Nee, zurückzukommen. Allein die Idee von Vorteil ist ein Nachteil. Allein, dass man denkt, dann ist es besser, wenn dann, dass diese Geschichte von diesem kleinen Ich, was dann in seiner Reise sich ständig wiederholen muss, damit es in diesem, gerade wo es ist, dann auch bestätigt wird, dass durch die Reise ich da bin. Weil ich das und das gemacht habe, bin ich jetzt so weit gekommen. Immer reflektierend ist. Man reflektiert immer seine sogenannten Erfolge und Misserfolge und möchte natürlich die Erfolge sammeln und die Misserfolge wegwerfen. Damit wird man so ein Nachfolger. Man verfolgt ständig sein, was auch immer. Er folgt, und darum heißt es ja auch Erfolg. Er folgt und folgt und folgt. Wem folgen wir denn heute? Du wirst immer ein Rohmodel finden, irgendein Ramana oder irgendwas. Und wenn man, dann vergleicht man sich mit dem, also wo er gerade ist. Und wenn man dann nicht gerade ist, dann ist man schon wieder deprimiert. Weil dieses Rohmodel ist viel zu klar, viel zu rein und viel denkt man, dann wird man wieder frustriert, weil man denkt, das erreicht man nie. Diese ganzen Vergleichsmuster. Und dann, wenn man sagt, ja, wenn ich dann mal realisiert bin, dann bin ich wie Ramana, nur mit einem Topf und einer Neppi um mich rum und laufe mit einer Windel durch die Gegend. Bevor ich das nicht kann, bin ich nicht verwirklicht. Dann bin ich windelweich geschlagen, ja, vom Leben. Nein, man muss sich nur selbst zuhören, dann merkt man schon, wie bescheuert man ist. Ja, ich meine, es ist verrückt, ne? Sobald man den Scheiß ausspricht, merkt man, wie scheiße. Man steckt immer im Scheiß drin. Egal, was man so von sich gibt und was man erreicht hat und glaubt, wo die Geschichte, was die gebracht oder nicht, und ob man oben war, unten wieder reinterfällt und denkt, es bleibt ein Reinfall. Von vornherein. Aber was zu tun? Wer kann dich so bescheuert machen, so dumm auf das reinzufallen? Nur du selbst. Du hast dir die Falle selbst gestellt und du kannst nicht in sie treten. Also du bist von sich selbst beschissen, von vorne bis hinten. In Bochum, damit die in Bochum überhaupt überleben können, haben sie einen Spruch. Woanders ist auch scheiße. Das war's. Das ist der bekannteste Spruch im Bochum. Sonst bringe ich mich um im Bochum. Aber ich finde den Spruch eigentlich gut. Woanders ist auch scheiße. Das ist eigentlich alles mit gesagt. Ob ich jetzt hier bin oder woanders, oben oder unten, ist überall scheiße. Andere Scheiße, aber Scheiße bleibt Scheiße. Also man kann es auch übersetzen, es ist relativer Umstand in einem relativen Erfahrung. Also alles, was du erfährst, braucht eine relative Erfahrung von einem Erfahrenden. Und Gott sei Dank, aber für mich ist es Gott sei Dank, kannst du in keiner relativen Erfahrung das erfahren, was nicht relativ ist. Egal, was es ist. Also da, wo ein Erfahrender ist und eine Geschichte von einem Erfahrenden, ist immer alles Scheiße, weil relativ. Relativ tief und relativ hoch. Leben wie eine Hühnerleiter, sagen sie dann im Weserbergland. Von oben bis unten beschissen. Das sind die 7 Stufen der Hühnerleiter. Und dann die Meister, die sitzen oben auf der Leiter und scheißen nach unten. Und denkst, ich will auch oben sein. Das ist ihr relativer Vorteil. Die haben keinen mehr über sich, der auf sie scheißt. Denken sie, ja. Sie werden irgendwann mal wieder horny da oben. Der Hahn wird auch mal wieder, guckt auf die Henne und ist schon wieder Ei geworden. Ei, ei, ei, ei. Wieder aus dem Hühnerarsch. Sobald der Hahn das Fuß, oh Gott, oh Gott. Hahnsprung, dann springt er von oben nach unten und ist wieder am Anfang der Reinfall. Ja? Wird er zum halben Hähnchen, wenn er Glück hat. Ein Bräuler. Bräuler. Wie darfst du nicht essen, wenn du abnehmen willst? Ja, ich fange auch so lange. Kebab auch nicht. Nee, ich esse auch immer weniger Fleisch. Aber das. Aber Käse dafür muss auch weg. Ja, Käse ist das Schlimmste. Das ist alles Facebook hier. Das ist alles Milchprodukt. Milchprodukt. Andere sagen Samenstränge, aber ich glaube Milchprodukt. Wird auch immer weniger. Sojamilch. Oh. Sojamilch. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, sprich. Genverseucht. Genverseuchte Scheiße. Ach so, ja. Okay. Dann mutierst du zum Frosch. Macht's auch nicht schlimm. Also. Wartest du auf eine Prinzessin wieder? Schlimmste, was du machen kannst, eine Prinzessin küssen. Seit wann bist du Gesundheitsapostel? Ich? Ja. Nee. Schon immer, der trinkt ja noch nicht mal. Ne? Früher hat er schon gemacht. Was habe ich gemacht? Kaffee oder Tee oder was? Ich trinke immer noch Kaffee hier, voll mit Kaffee hier. Volle Kanne. Du hast also den Dahlke gehört und das ist jetzt ein Veganer. Dahlke? Ich koche nur selber. Ich koche nur Rohkost. Das schmeckt am besten. Wenn ich koche, schmeckt mir das am besten, weil ich beschwere mich nicht. Bei mir auch. Und wenn man sich nicht beschwert, wird man leichter. Da kommt das. Aber wenn andere für einen kochen, hat man immer was zu meckern. Das mache ich nicht mehr mit. Die Ziege habe ich ausgestallt. In meine Anstalt kommt nur Karl. Nur Karl? Ja, zum Kochen. Er kocht immer über. Merkst du, wie ich bei Platon koche? Das habe ich nicht so empfunden. Es ist auch Kochen mit Karl hier. Ach so. Jeder möchte ein Rezept für mein aus meinem Kochbuch. Ja. Wie kochst du denn? Wo ist denn dein Ventil? Warum kochst du nicht immer über? Warum ist die Milch bei dir immer kalt? Weil du keinen Schnellkochtopf hast. Was? Weil du keinen Schnellkochtopf hast. Kein Pressacooker? Der ist der Pressure Cooker. Ich bin der Pressure Cooker. Ich gucke immer an, der Precious. Very Precious. Precious Cooker. Gott. So. Noch was? Ich habe keine intelligenten Fragen mehr. Meinst du, das waren bisher intelligent? Ich wollte noch, dass ich vorstellen. Das waren die gut. Ja, Intellektuelle sind die schlimmsten. Genau. Das stinkt am meisten, weil es nicht stinkt. Ja, noch was aus. Wo kommst du aus Schweiz? Wo denn da? Solothurn. Solothurn. Turn, ja, so, ja. Da, wo die Sonne sich dreht. Solar Return. Mhm. Solar Return, das haben wir ja jeden Tag. Ich glaube, ich habe einen neuen Solar. Und morgens stehst du auf, oh, so, schon wieder ein Solar Return. Nennen wir jetzt nicht mehr Sonnenaufgang, sondern oh, Solariturn. Nee, das ist doch der Geburtstag, Solariturn. Jedes Jahr habe ich einen Solariturn. Ein Solariturn jeden Tag Geburtstag. Musst du mal kommen? Ja, hast du doch auch. Jeden Tag Geburtstag. Jeden Morgen gebärst du dich vom Neuen. Ungebärlich. Oder wie? Hey, sind wir nicht jeden Tag neu geboren? Frisch ans Werk. Früher hat man sich doch noch wie frisch geboren gefühlt. Ne? Daran merkt man, wenn man alt geboren wird, unfrisch, ist man schon abgestanden. Ja, manche sind echt alt geboren. Die sehen auch schon so aus. Die verjüngen sich dann langsam. Habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, jedes Baby sieht alt aus. Habe ich gehört. Schrumpelig. Da sieht man dann schon die Falten, die man hinterher dann erst kriegen muss. Für die man lange arbeiten muss. Gut. Noch was von da hinten? Nee. War schon. Es taut. Der Wind hört auf. Ja, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, dann taut alles. Das ist das Prinzip Hoffnung. Könnte ich mehr Geld mit verdienen. Wenn ich hier sitzen würde, wenn deine innere Sonne erscheint, wenn die Sonne wieder aufgeht in dir, die innere Sonne aus dem dunklen Unwissenheitstrakt deiner Empfindungen sich erhebt ins scheinende Dasein, dann zerbröselt das ganze Eisgeflecht deiner strukturellen, persönlichen Struktur. In einem Nullkommanix bist du weggeblüht. Du erblühst im Scheine deines Seins. Das nennt man Führerschein. Also da bräuchte man dann schon einen Anstaltschein. Also einen Yachtschein kriegt man da durch. Ich meine, wenn ich so reden würde, könnte man Seele füllen. Ganze Stadien. Wenn ich diese Priester, ich wollte schon Schweinepriester sagen. Priester geben, aber Priester Schweine. Wenn ich sehe, in Amerika gibt es dann, wenn du im Fernsehen durchsteppst, dann siehst du mal diese Hallen voll mit Leuten, wo so einer da vorne, diese Preacher, im TV da, und da haben sie da 50.000 Leute in Stadien und dann reden sie genau so mit irgendwas und Gott. Wahnsinn. Gibt es auch hier, ne? Man muss gar nicht mehr in die Staaten. So weit ist das gekommen. Steve Martin, der Scheinheilige, sind guter Film darüber. Ja. Du redest manchmal vom Herzknoten, wenn der sich auflöst. Ja, das, der Knoten ist, dass du denkst, irgendwas muss sich auflösen. Das ist der Herzknoten. Ja, aber du hast schon gesagt, ist. Ja, das ist die Idee der Hoffnung, dass du dich lösen könntest von etwas. Wenn sich die Idee von Lösung löst, nämlich indem du bist, was du bist, das ist, da hört der Herzknoten, gibt es kein Herz mehr. Da, wo es kein Herz gibt, gibt es auch keinen Knoten. Weil da, wo du Herz hast, gibt es immer Knoten. Und da, wo du Brust hast, meistens öfter auch. Habe ich gehört. Ich fühle immer. dir ist ein Hoden. Was ist das? Bei dir ist mehr ein Hoden. Die Knoten. Frauenkrebs, Brustkrebs, du Hoden. Ich dachte, der hat sich wieder gelöst, mein. Bin ich ein Knotenbefruchter? Ich dachte, das wären die Hunde nur. Hunde sind Knotenbefruchter. Was? Okay, das lösen wir. Doch, das ist wie beim Hund, beim Knoten. Der, ein Knotenbefruchter, der dringt ein und kann nicht wieder raus, weil er vorne auch einen Knoten gemacht hat. Kommt nicht wieder, darum hängen die zusammen. Der Hund und die Hündin können nicht lösen, bevor er sich entspannt im Kommen. Und dann, wenn er sich voll entspannt hat, also im Denken, dann löst er sich. Das ist genau wie hier bei allen. Der hängt da drin und voll verknotet. In der Erwartung, ich will kommen. Ich will kommen. Ich dachte, das wäre mal ein... Warum soll ich Blätter vor dem Mund nehmen? Nein, aber das ist so, wenn Gott, im Englischen ist ja, Gott wird zum Doc. Dann dockt er an. Der Wachs, also Gott, wo er sich nicht kennt, ist Gott. Da, wo Gott sich kennt, wird er zum Doc. Und dann dockt er an. Dann will er sich ständig verbinden. Das ist halt seine Vereinigungstendenz. Und dann, wenn er sich jetzt vereinigt mit dem Körper, ist er natürlich ein Knoten drin, verbunden. Da gibt es zwei. Aber die einzige Auflösung dieses Knoten ist halt zu sein, was du bist. Da gibt es keine zwei. Da gibt es noch niemals einen, der sich verbinden könnte. Da löst sich der Herzknoten, weil es gar kein Herz gibt, das einen Knoten haben könnte. Wenn du Herz bist, gibt es kein Herz mehr. Weil solange du Herz hast, knöterig. Knöterig ist Unkraut. Aber wie kann das Unkraut sein? Kraut und Unkraut. Kraut und Rüben. Ungefähr kommst du so ein bisschen... Allein die Idee, dass du bist, ist schon ein Knoten. Dass du was hast, dass du Leben hast, dass du Herz hast. Das ist der Knoten, dieses Haben, der Besitzerknoten. Aber wenn du bist, da gibt es keinen Besitzer und nichts, was du besitzen kannst. Das ist das Einzige, da gibt es gar keine Lösung, weil da gibt es gar nichts zum Lösen. Nur in der relativen Ebene gibt es Lösungen und Probleme und Knoten. Und auch die Lösung des Knotens ist schon wieder ein anderer Knoten. Auch ein gelöster Knoten ist immer noch ein Knoten. Es läuft immer dumm. Egal wie es läuft. Genug Hoffnung zerstört. Das war ein Ego. Der gordische Knoten. La Gorda. Der dicke Punkt. Ich wollte mal was, haben wir letztens ganz interessanten Bericht gelesen, also ich fand es interessant. Ich glaube, da ist Steven Wolinski, das ist auch so einer, der noch früher bei Nisa Gadata war. Ja, ja, ich weiß. Und da war, hat er so mal gesagt, wie gesagt, Nisa Gadata, der hat ja auch so viel rumgefuchtelt, so mit seinen Armen. Ne? Und da hat er gesagt, er hat mal wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, für Nisa Gadata eine blöde Frage gestellt. Ne? Nur damit er ihn fuchteln sieht. Da, nee, ja, keine Ahnung, aber er hat dann irgendwie so wieder so rumgefuchtelt und er sagt, er hat dann seine Arme bewegt und da ist er irgendwie. Hat er so empfunden, dass Steven so eine Art Energieübertragung gewesen hat. Das fand ich ganz interessant. So, ne? Also so eine Art Energiephänomen oder wie man das sagen will, weiß ich nicht. Aber da ist ihm irgendwas bewusst geworden und das fand ich etwas ganz interessant. So, das müsstest du doch jetzt schon mal kapiert haben, weil er auch irgendwie so. Auf jeden Fall ist da irgendwas passiert, so, ne? Also für den Steven anscheinend. Ne? Also, das ist irgendwas klar in die Richtung. Ich hole mir eine Peitsche dann. Du kannst mir eine Tasse überschmeißen lassen. Das nennt dann auch Energiedarschein. Ich fand das interessant von diesem. Nein, ich finde es interessant, weil er ist einer der bekanntesten kalifornischen, dass er sogar sowas von sich gibt. Das finde ich interessant. Na, ich meine, das finde ich interessant, dass er in dieser Übermittlungsidee noch glaubt. Dass es energetisch da etwas zu übermitteln gibt. Das hat er ein bisschen anders ausgedrückt. Nein, nein, der redet schon manchmal so. Ja. Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall so voll eine abgekriegt hat. So. Ja, das ist eine andere Sache, aber dass da übermittelt, keine Ahnung. Wie ein Slapstick. Also. Ja, du kannst bei Platon auch mal irgendwie. Das habe ich schon so oft gemacht, das, hat, das ist, darum glaube ich an den Scheiß ja. Dem ist schon so oft heiß geworden und er hat die Energie schon von unten nach oben gejuckt gekriegt. Nichts passiert, es kommt immer wieder das gleiche Scheiß raus. Nein, Platon hat mir da schon was beigebracht. Durch die Jahre. Das kann man von ihm nicht sagen. Jetzt wird er wieder bissig, siehst du? Ich habe das persönlich. Ne? Platon ist ganz schön trainiert von Otto Mühl. Der ist durch alles gegangen, wo man gehen kann. Nein, der Steven Wolinski ist ja eine. Der ist gar nicht so, was auch immer. Das Verrückte, ich habe immer gegen ihn gewettert in Kalifornien, wenn ich gesehen habe, ach, scheiße Ding. Dann kam so ein Organisator von so einem großen Science and Non-Duality in San Francisco. Dann kam so zum Talk und denkt, ich sage, ja, scheiße, ich habe keine Lust zu sowas. Ja, aber du bist doch der Einzige, der uns Steven Wolinski empfohlen hat. Scheiße. Da haben sie ihn gefragt, wen denkt er denn, wer am authentischen oder irgendwas Ding? Und dann hat er ein paar Videos gesagt, da, der, den aus Deutschland, da gibt's so einen da. Ich sage, scheiße. Ich wettere gegen und mache ihn fertig und dann. Das ist gerade so schlecht. Ist das jetzt ein Kompliment, dass der mich empfiehlt oder nicht? Ich war zweifelnd. Ich habe echt gezweifelt. Ist doch verrückt, ne? Aber so schlecht ist er jetzt auch nicht. Der halbwegs bringt er wenigstens das, was dieser Gedanke gesagt hat. Er wiederholt manchmal was. Ja, was das heißt nicht, dass er halbwegs was bringt. Das ist echt schlimmer. Es gibt immer Schlimmere. Nein, ich will nur diese Fatalität von Umständen, wo dich das alles einholt dann wieder. Oh Gott, oh Gott. Das Schlimmste wäre, wenn ich jetzt noch heute Abend mit Eckart Tolle essen gehen müsste. Und mich dann entschuldigen muss für alles, was ich gegen ihn gewettert habe. Er lädt dich zum Essen mit seiner Freundin, das kann echt passieren, das ist ja das Schlimme. Hast du ihn mal persönlich so? Ja, ja, ich kenne die Freundin ganz gut. Aber die hast du jetzt getroffen. Was? Die Freundin hast du aber jetzt getroffen. Ja, habe ich schon Mitte der 90er im Tiro, die war immer am Berg da. Was? Nee, ja, die macht jetzt, die sitzt jetzt da. It's now, isn't it? Kim, ich wollte sie schon anrufen oder schreiben. Was machst du da? Bist du jetzt geklont, ist jetzt oder so? Nee, ich habe ja jetzt das Buch, das in Englisch ist, habe ich kontrolliert in Deutsch. Und da musste ich mal lesen, was sie da rein. Und steht da wirklich drin, ich habe ihn mit einem Nazi verglichen. Ein Faschisten. Wer du? Da habe ich öfter schon mal gesagt. Auch ein Eckart Tolle ist ein Faschist. Einer, der eine neue Erde bringen will und das Bewusstsein erheben und transformieren will, ist eine faschistische Idee von Verbesserung. Das habe ich öfter gesagt. Aber dann lese ich das in dem Buch. Und denke ich, oh Gott, oh Gott. Wenn es dann so geschrieben steht da, wenn ich es in so einem Kreis erzähle, dann kann ich das auch noch im Umstand so erklären oder irgendwas. Aber wenn es dann so ganz aus dem Umstand gerissen da steht, und denke ich, oh Gott, wie soll ich ihm nochmal begegnen? In welchem Buch stand das? In einem von dir oder eins von... Komm noch. Ein Buch von Bombay, von Talks von den letzten 2 Jahren. Heaven and Hell heißt es. Da kommt jedes Jahr 2 Bücher raus. Boah, kostet nur 78 bei Amazon. Was? Kindle. Das kannst du bestellen bei Amazon, ja. Aber das haben sie jetzt übersetzt ins Deutsche. Okay, da war ein Talk von dir drin, und den als Faschist. Nicht ein Talk, das ist alles von mir. Der ganze Scheiß. Und ich musste es lesen. Na gut, ihr werdet also im Juni dann das kaufen können. Auf Deutsch. Das ist doch verrückt, ne? Ich rede Deutsch über Ding und dann wird ein Englisches auf Deutsch übersetzt, damit sie rauskommt. Schlimmer geht doch nicht mehr. Oh. Gut. So, weiter geht's. Jedenfalls wirst du erfahren, wenn Tolle deine Bücher heimlich liest. Ich hab den Verdacht. Ja, siehst du. Ich hab du hast ihn nur in die Falle gelockt. Es wird ihm zugetragen, Mutter. Das hat mir einer erzählt. Du meinst ja, ich kann nicht lesen. Zumindest liest er nicht meine Bücher. Dann müsste ich alles zurücknehmen, was ich gegen ihn gesagt habe. Nee, zurück, raus aus dem Meisterscheiß. Hat Cesar Tiroler übrigens auch gesagt, dass er dich als den authentischen aller Weiterlehrer. Wer? Cesar. Ja. Damals schon. Zu mir hat er das gesagt. Ich glaube, wir haben uns mal so. Hat meine damals Cesar und Kleopatra und die ganzen. Ich dachte, ich hätte mich da schon gekannt. Dazu zeigt sich von Asterix Obelix. Macht ja nichts. Das ist Karl und der Papst stehen im Vatikan auf der Brüstung. Wer ist denn das neben Karl da? Oder? Der alte Witz überhaupt. Den gibt es schon seit ewigen Zeiten. Verrückt, ne? Na gut. So, noch zurück zum. Also eine Frage hat ja im Hintergrund. Als eben gesprochen wurde über die sieben Stufen, letztendlich dann über die Himmelfahrt, dieses ins Blau gehen. Nicht ins Blau gehen, blau werden. Da frag doch mal jeden Vater bei Himmelfahrt, was man da macht. Das ist das Einfachste. Man wird blau. Und dann hinterher weiß man gar nicht mehr, welchen Schubkarren, welche Karre man fährt. Welchen Bezug hat dann im christlichen Kontext Pfingsten? Das ist ja wieder die Aposteldinger da, die Jünger. Den Wiedergekehrten? Nein, da werden sie ja erleuchtet, das ist ja Erleuchtungsfeier von den Jüngern, wo der Heilige Geist in sie tritt. Er tritt sie so in den Arsch, dass sie endlich mal wach werden. So lange bei dem Jesus rumgehangen und nichts kapiert, kommt der Heilige Geist und macht den letzten Tritt. Oder sie ins Blau gehen? Nein, die werden vorbereitet, damit sie in die Welt gehen können und die Botschaft verkünden. Der Heilige Geist, der Intellekt, gibt ihnen die Möglichkeit, dass ihre Zunge die sogenannte Wahrheit Jesus vermittelt. Das heißt, darum nennen sie es sind noch Gospels. Gospel. Also verkünde die Botschaft auf die Welt. Das ist ein Gospel, ein Gospel. Zwei. Ganz klar zwei. Wie kann der Peter, der Lügner, der Petrus, wie kann der über die zweite hinausgegangen sein? Wie kann der Vatikan? Vatikan. Da gibt es einen schönen Witz, da will Gott, Jesus und der Heilige Geist einen Ausflug machen. Rumfahren. Da fragen sie, ja, Gott, wo willst du mal? Ich will mal wieder an Sinai, ich war da schon lange nicht mehr, will mal gucken, was die Steine machen, die sie da weggeworfen haben. Was auch immer. Wer würde mich mal interessieren? Jesus, oh, ich will mal wieder nach Jerusalem. Letztes Mal haben sie mich nicht so gut behandelt, aber mal gucken. Dann sagt der Heilige Geist, oh, ich will mal in den Vatikan. Ich war da noch nie. Das sagt mehr als alle. Auf diesen Stein werde ich die Kirche bauen. Gott, oh Gott. Der muss ja stoned gewesen sein, der Petrus. Und du weißt ja, die heißen Jünger, weil man in der Gegenwärtigkeit des Ungeborenen immer jünger wird. Sollte man, aber klappt meistens nicht. Da musste ein Jung kommen. Der heilige Gral. So ein Hinweis auf dieses. Aus dem der heilige Gral ist, dass wer das Wissen einmal schmeckt, ist das Ungeborene selbst. Also indem du dich als das schmeckst, bist, was du bist, bist du nie geboren und damit das Jüngste, was man sein kann. Es gibt viele dieser Hinweise im ganzen Ding. Na gut. Ja, ich möchte ja um Fragen damit provozieren vielleicht. Na, für mich war so diese 7 Stufen, von denen du sprachst. Ich war jetzt die Tage nicht da, habe ich gedacht, Mensch, scheiße, ich habe was versäumt. Dabei höre ich einfach, das hast du immer erzählt. Ja, warum soll ich hier was Neues? Ich bin viel zu faul zum... Weil es hier so neu dargestellt wurde. Von wem? Hm. Habe ich verstanden. Wer hat dir denn das erzählt? Ich. Das hast du dir erzählt. Habe ich mir erzählt. Au! Du bist wieder ganz umsonst gekommen. Ich hoffe, du hast bezahlt. Ja, ich hoffe, du kriegst jetzt zurück. Noch. Hast du schon mal den Weihnachtsmann zu Ostern gesehen? Ja, jetzt im Moment, ja. Öfter, ne? Immer wenn du ins Spiegel guckst. Ich auch. Das ist ein Spiegelneuronenerlebnis. Das ist. Da geht die Post ab. Ja, gut. Noch was aus der Ecke? Nee. Hier wieder. Ist das ich bin, dass ich bin vor der Zeit oder in der Zeit? Nochmal. Dass ich bin, dass ich bin. Dass ich bin. Ich bin, dass ich bin. Ich bin, dass ich bin, ja. Das ist natürlich in der Zeit. Wo willst du das sonst sagen? Das wäre was, wenn da einer, wo keine Zeit ist, den Scheiß erzählen kann. Das wäre echt was. Da gibt es gar keinen und der will erzählt dann was. Das heißt in der Bibel, wenn Gott sagen, wenn man ihn fragen würde und er würde was sagen, nur im Hinweis, dann würde er sagen, ich bin, dass ich bin. Das heißt nicht, dass er das gesagt hat. Genauso, Gott war das Wort und es war gut, so. Das hat bestimmt kein Gott gesagt. Also ich hätte das nicht gesagt als Gott. Schon gar nicht gut. Scheiße. Ich glaube, das erste Wort, was Kit gesagt hat, war Shit. Also das Wissen, als es sich kannte, war bestimmt das erste Scheiße. Mist. Das war klar. Hm? Also in dem Moment, wo Gott sich kennt, ist er nicht so froh. Es könnte ein zweifelhafter Gott sein, der sich nur in Zweiheit kannst du dich kennen. Und dieser zweifelhafte Gott ist bestimmt nicht froh darüber, dass er sich kennt. Und aus dieser Nichtfrohheit möchte er froh werden. Und das ist der ganze Frohwerdungsprozess. Aber er wird nicht froh an seiner Schöpfung. Auch der Schöpfer wird nie froh an seiner Schöpfung. Es ist nie komplett. Oh, du Fröhliche, klappt nicht. Gnadenbringende Weihnachtszeit, oh Gott. Und dann die Ostereier finden, macht auch nicht glücklich. Geschweige denn haben. Wir fragten gerade, welche Ostereier. Ja, die man verloren hat. Die Eva einen abgeschnitten hat. Oh. Das ist doch da, wo der Baum der Erkenntnis einem die Allmacht genommen hat. die Guts. Jetzt bist du in the gutter. Nicht mehr, ohne Guts. In the gutter ohne Guts. Nee, es gibt in der Kabbala gibt's ja Gott, der sich falsch entschieden hat. Der hat sich nicht für den Baum des Lebens entschieden, sondern für den Baum des Wissens. Darum müssen wir diesen ganzen Scheiß jetzt ausbaden. Es sind falsche Wahl getroffen. Ist in der Kabbala? In der Israel, also in der jüdischen Mythologie. Da gibt es einen Gott, der die Wahl hatte zwischen dem Baum des Lebens und dem Baum des Wissens. Der hat sich für das Wissen entschieden, also sich wissen zu können. Er hat sich für das Leben entschieden, für das ich bin. Ich habe mit einem Religion, also da war einer in Koh Samui vor 2 Jahren, der kannte sich gut damit aus. Der hatte auch diese Schuld, dass Gott die Schuld gegeben, dass er sich falsch entschieden hat. Dann habe ich mit ihm länger darüber geredet und habe dann diese Unschuld des Gottes wiederhergestellt. Für ihn. Nein, aber ich habe ihm gesagt, es gibt gar keine Möglichkeit, dass Gott sich nicht für beides entscheidet, weil er hat sich für beides entschieden. Er kann gar nicht das eine mit dem anderen, weil er kann sich nur in beiden. Es gibt da keinen, der sich für das oder das entscheiden kann. Sobald er sich überhaupt entscheidet, er entscheidet sich für das Gesamte. Und dafür ist das Baum des Wissens und das Baum des Lebens. Beides ist da als... Der Baum des Lebens wäre das unpersönliche Sein, also das leidfreie Sein, und der Baum des Wissens das leidvolle Unwissenheitserfahrung. Aber beides ist nicht so, also die Weisheit und das, diese Leidenschaft des Lebens, des Baum des Lebens, des Wissens. Die Leidenschaft zu sich selbst, sich kennen zu wollen, und das Baum des Lebens in Liebe zu sein. Das Ganze. Ja. Und das ist nun mal die Art und Weise, wie er sich zu realisieren hat. In beiden. Da gibt es auch keinen, der sich falsch entschieden hat. Er hat gar keine Möglichkeit gehabt, sich nicht als nichts und als alles zu realisieren. Er kann gar nicht sich für das eine gegen das andere entscheiden. Also wäre das jetzt in diesem Beispiel mit den 7, der 4. Zustand wäre der Moment, die Unentschiedenheit. Die Zweigstelle. Die Zweigstelle, und rechts wäre die eine, die Baum der Erkenntnis. Ja, der Kabbala ist ja ein Baum. Da, wo dann der Weihnachtsbaum, da wirst du eingeweiht, der mit Geweih, da hat Gott schon Hörner, da wird er horny, ist da eingeweiht. Na gut, man sieht sie jetzt nicht so. Nein, was ich eigentlich tue, weil ihr seid ja alle in eurer Natur, also da intuitiv wisst ihr, dass ihr dieser Gott seid. Das ist also ein Grundwissen. Aber eigentlich gebt ihr euch immer die Schuld, dass ihr jetzt hier sitzen müsst und den Scheiß erleben müsst. Und denkt, ihr hättet da irgendeine Wahl gehabt, an irgendeinem Punkt, ob ihr jetzt wach werdet oder nicht. Ob er sich euch verwirklicht oder nicht. Das ist eigentlich der Leid, die erste Ursünde, unter der ihr leidet. Dass ihr euch überhaupt für etwas entschieden habt. Das ist die Ursünde, dass es da einen Handelnden gibt oder einen Entscheider, der sich entschieden hat für etwas. Das ist ja der Ursprung von Leid überhaupt, die Wurzel von jedem Leid, dass du ein Handelnder bist, dass du etwas getan hast, was nicht richtig war, was dich hierher gebracht hat, in dieser Erfahrung. Und dass du eine Chance gehabt hast, dass du es hättest nicht tun können. Und ich sitze immer hier und weise auf eure Hilflosigkeit. Dass ihr gar keine Chance gehabt habt, das Anfang. Auch Gott hat keine Chance, sich zu wollen, was er will. Er kann nicht wollen, was er will, von Grund auf nicht. Und das Wachwerden ist ein göttlicher Unfall. Er kann sich dagegen nicht wehren. Ein Unfall bedeutet, du kannst ihn nicht willentlich herbeiführen oder verhindern. Es ist einfach, wie es ist. Und weil du die Wirklichkeit bist, verwirklichst du dich nun mal in dem Allen. Und wenn du mich sogar so fragst, du hast es nie angefangen, diese Verwirklichung. Die war genauso ohne Anfang und ohne Ende wie deine Natur. Es gab keinen Punkt in der sogenannten Verwirklichung, wo du eine Entscheidung treffen konntest. Weder dafür noch dagegen. Also es gibt da gar keine Entschuldigung, gar keine Notwendigkeit eines jüngsten Gerichts, wo du dann, weil das ist eigentlich dein jüngstes Gericht, wo du ständig über dich selbst Gericht hältst, ob du etwas getan hast. Und ich frage dich, finde erstmal den, der was getan haben könnte, und dann zeig ihm mir, was jemals deins war. Das ist der ganze Ansatz. Es ist jetzt keine Entschuldigung, weil du nie was getan hast, brauche ich dich auch nicht entschuldigen. Aber entschuldige bitte. Hast du jemals was gemacht in deiner Allmacht? Allmacht heißt ja, was macht was? Und was macht nichts? Und wem hast du was getan? Gibt es ein zweites, dem du etwas tun könntest? Kannst du unter dir selbst leiden? Alle diese Fragen. Also alles so ein Missverständnis Gottes, könnte man sagen. Missverständnis. Missverständnis Gottes, den es nicht gibt. Oh, oh, oh. Da hat Gott gesprochen. Gott sagte, es gibt keinen Gott. Bravo! Woher man gesagt, Nietzsche sagt, es gibt keinen Gott. Und was sagt Gott? Es gibt keinen Nietzsche. War auch gut. Nietzsche, nie geschehen. Christa, was schmunzelst du so? Was? Nix? Wow. Das ist viel. Das ist eine der besten Aussagen von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Bescheuerste. Da wusste er immer noch zu viel. Da gibt es immer noch einen, der weiß, dass er nichts weiß. Was heißt das denn? Der hätte die Schnauze halten sollen, der Arsch. Ist ja schlimmer als Dante. Oder wie alt? Was sagt Dante? Descartes. Ich verwechsel immer Tante mit Onkel. Ich denke also bin ich. Das ist ja noch, das ist die Steigerung von Blöd. Hölle und. Aber dem Stephen Jordan, glaube ich, heißt das, den hat das irgendwie weitergebracht. Wohin? Wohin? Zum Kettenraucher hat er den gemacht. Hat er einfach mehr geraucht hinterher? Ist früher gestorben. Das hat es ihm eingebracht. Ich rauche also bin ich, hat er daraus gemacht. Also ihr habt das so verstanden, das ist ein Hinweis auf das Ich Bin. Ist. Was? Weil ich denke, dann kann ich davon ausgehen, dass ich bin. Ausgehen, sobald du rausgegangen bist, bist du schon zerstreut. Naja, aber zerstreut. Er hat nicht gesagt, ich denke, also bin ich, sondern... Du musst, alles, was ich man muss ja sein, um zu denken. So, Barbaras, alles, was man erklären muss, ist scheiße. Ja, das weißt so. Du doch. Was soll ich jetzt? Ja, weil, wenn du jetzt anfängst, das zu entschuldigen, dann wird es noch größer Scheiß. Es war schon Scheiß und jetzt machst du es noch größer. Dann kippst du noch ein bisschen Jauch rum. Naja, wenn es untergeht. Wo kommt der Scheiß her? Ja, wenn ich den erwische. In der christlichen Religion? Gibt es überall. Den gibt es überall. Das macht was, weil dann, also der Priester oder so, die haben das so gut benutzt. Keine Religion kann ohne Schuld leben. Wo gäbe es eine Religion, wenn es keine Schuldigen gibt? Wie kannst du Leute beherrschen, wenn du ihm nicht irgendetwas gibst als Schuld oder als? Die Versklavung kann nur vorherrschen, wenn du einem die Schuld gibst und er sich schuldig fühlt. Nämlich, dass er was tun muss. Dagegen und gut werden. Und auch im Buddhismus, auch der Buddhismus ist genau so gestrickt. Also an seiner Gut, was immer, Good Deeds und guten Handlungen und ständig gutes Karma. Gutes Karma, kam er oder kam er nicht. Beim Kommen nicht mehr kommen, das ist dann Tantra. Keine Schuld mehr haben. Ich bin nicht gekommen. Jetzt sag ich, ich hab's genau gemerkt, aber ich bin nicht gekommen. Nee, ich nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist doch auch dass die ganze Menschheit, die ganze Erziehung, alles lebt von Schuld. Habe ich jetzt alles angegeben bei der Steuer? Alles sitzt dir ständig im Nacken und nur durch Strafe tust du was, wie bescheuert. Nur weil du schuldig bist, im Zweifel immer gegen dich. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. Sofort steckt drin. Das ist echt. Man sagt immer, es ist mein Land und warum soll ich dafür bezahlen? Aber wenn man muss. Die Schäuble, der dreht schon am Rad. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen gewitzten Minister da oben, der hat doch nichts anderes zu tun. Echt schon? Die Deutschen haben es auch nicht besser verdient. Die verdienen eh genug, ne? Sagen die Griechen. Und die Zyparener, Zyopen. Zyklon? Das ist ein einseitiger Blick. Zypressen habe ich so meine Meinung. Die kann man pressen. Denk mal, vielleicht musst du irgendwann einen Talk machen auf Zypern. Also sei vorsichtig, was du sagst. Ich habe schon seit 13 Jahren Einladungen für Israel. Ich bin doch am Zweifeln. Du bist am Zweifeln, ja, genau. Was dann rauskommt. Ob ich mit der Nagelorgie da durchkomme. Ja. Aber ich werde es, irgendwann muss ich es machen. Also den Spaß muss ich mir gönnen. Genau. Kurz vor der Lente noch mal. Kommst du nochmal nach Berlin? Vorher, weil du mich da nicht mehr wieder siehst. Oder? Nein, ich hab wirklich die Erfahrung gemacht in Tiro, da war immer die Hälfte von den Leuten, alle aus Israel. Die haben mehr Humor, die können das mehr vertragen als die sogenannten Deutschen. Die machen mich eher fertig für das, was ich sage. Wenn ich ein bisschen, was auch immer. Wenn du im Schulbesuch bist. Wenn es um... Ich fand es vor 3 Monaten gut, da habe ich die Raubkopie von irgendwas gesehen. Was nochmal? Ist egal. Darf ich jetzt nicht sagen. Du wurdest gezwungen. Nein, ich war im Kino. Das war Django Unchained. Oh, den gibt's schon. Ja, im Kino. Und natürlich habe ich mal hinterher ein bisschen gegoogelt und Ding, und dann gab es dann Aussagen von einem über die Sklaverei in Amerika, dass in der Zeit der Sklaverei 80 Millionen Sklaven durch die Sklaverei umgekommen sind. Da fühlte ich mich als Deutscher doch ganz schön... Also dagegen... Ich war jetzt nicht entschuldigt, weil ich hatte vorher auch keine Schuld, aber es relativierte sich der ganze Zirkus. Oder in Australien, dass sie bis auf 5% der Aborigines abgeschlachtet haben. Oder dass in Afrika die Buren bis zum Umfallen, da ist man als Deutscher doch in guter Gesellschaft oder so. Die Amis haben auch noch die Indianer auf dem Gewissen. Ja, das kommt ja noch dazu, die waren ja nicht so viele. Zählt ja nicht so viel. Ne, die nehmen die Schuld. Da muss man ja bloß ein paar Decken verteilen. War ja nicht so anstrengend. Aber die Indianer waren ja selber, haben sich ja gegenseitig auch. Jetzt wisst ihr, so fängt man an zu entschuldigen. Nein, die Griechen haben ihre ganzen Sklaven. Die waren ja keine Menschen. Ja, es gibt. Man muss die Menschheit wirklich nicht entschuldigen. Das ist die Hölle. Ob man will oder nicht. Egal wo. Ob in Russland oder sonst wo. Keiner kann so teuflisch sein wie die Menschheit und so brutal gegen sich selbst. Und was ist diese Geschichte, dass der Jesus am Kreuz da die ganze Schuld auf sich genommen hat und alle unsere Sünden abgenommen hat? Ja, weil er die Hilflosigkeit gezeigt hat, dass auch der Sohn Gottes nicht sich dagegen wehren kann, gekreuzigt zu werden. Dass auch keiner eine Chance hat, gegen das Schicksal anzugehen. Dass auch er das auf sich nehmen muss, was zu sein hat. Und jeder andere auch. Und damit keinen gab, der jemals die Schuld gab an dem, was passiert. Das ist der Hinweis der Kreuzigung. Dass auch der Allmächtige, also der Sohn des Allmächtigen, nicht vorbeikommt an dem Gesetz der Reaktion. Ja, jetzt weißt du es. Was machst du jetzt damit? Die Frage muss ich nur raus. Jetzt spielt er wieder die Unschuld von Berlin. Die Frage wollte nur raus. Ich bin ja. Wenn das ein Mann sagt, dann stecken sie ihn gleich ins Gefängnis. Wir wollten ja nur raus. Mal gesagt. Ich bin ja natürlich kein Exhibitionist, aber er wollte einfach mal raus. Und wenn er dann wieder wo rein will, dann wird es noch schlimmer. Dann hast du echt Probleme. Es war so kalt. Es war so kalt draußen. Was für einen Scheiß man sich immer entschuldigt, den man gar nicht gemacht hat. Ja? So wie dieser Vaterhass, den man, oder Mutterhass, den man ständig mit, weil man denen die Schuld gibt, dass man existiert überhaupt. Ne? Verrückt. Keiner liebt seine Eltern. Ich habe zumindest noch keinen getroffen. Oder irgendeiner hier? Was? Den? Werd du noch mal älter. Dann weißt du schon, was deine Anlagen dir gebracht haben. Die dich streicheln, die wollen was von dir. Pass auf. Es fängt immer harmlos an. Man streichelt Tycho auch, damit es mehr Milch gibt. Das ist ein ehernes Gesetz, nennt man das. So, wenn du denn... Naja, ich bin jetzt mal ganz ruhig. Ja. Ja, gut, noch 5 Fragen. Schnell durchgehen. Wie spät ist es? 15. Ja, jetzt wissen wir, dass Franzosen auch rechnen können. Damit hättest du nicht gerechnet. Nee. An der Kasse. Warum sitzt du auch an der Kasse? Damit Leute alle erstaunt sind und doch die Erfahrung machen, auch Franzosen können rechnen. Hat keiner mit kalkuliert. Nicht verstanden. Es ist auch draußen jetzt, Kalkül. Kalkül. Sprache ist herrlich. Ja? Was für ein Kalkül. Das ist ganz schön kalt. Kalkül. Es ist kalt, der Kalk, der rieselt, so kalt ist es. Da hält nichts mehr im Kopf. Gott, oh Gott. Wer möchte in meinem Kopf sitzen? Das ist kein Wunder, dass er da ausgetreten ist, oder? Kurz mal austreten. Er hat sich verpisst, der Junge. Und dann kam er wieder. Hat mal wieder geguckt, ob die Toilette wieder frei ist. Hä? Weil saß immer noch einer drauf. Geh ich wieder nach Hause. Nur Schuld ist nicht eine Sache. Wie eine Sache? Schuld. Was heißt das, ist keine Sache? Das ist nicht etwas, das gehört zu dir. Zu mir? Ja. Doch. Doch? Ich bin absolut schuld. Ja, absolut, aber... Reicht doch. Mir reicht doch, mehr geht nicht. Mehr geht eigentlich nicht. Und wenn du absolut schuld bist, findest du keinen Schuldigen mehr. Ich bin der absolut Schuldige und das absolute Opfer meiner selbst. Ich bin das Opferlamm, das ist auch wieder Jesus. Das Opferlamm, das unschuldige Opferlamm. Absolut schuld und damit absolut unschuldig. Und opfert sich für sich selbst, als Hinweis des Seins. Doch herrlich. Das haben wir wieder heute, morgen, übermorgen. Können wir richtig feiern. Wer hat Lammbraten zu Hause? Wollen wir gar nicht drüber lamentieren. Lamentieren. Nach Amsterdam? Ich esse Lama. Lama. Lama. Lama. Im Tibetischen. lachen. Schauen wir mal. Hast du einen Rinpoche in der Suppe? Wo kann man die denn kaufen? Muss man da extra ins buddhistische Zentrum? Ich weiß nicht, ich bin Vegetarier. Sind die auch Vegetarier? Weil ich esse nur Vegetarier. Buddhistische Schlachterei. Ja, es war noch nie so lahm in Deutschland. Genau. Noch nie so lahm in Lamas. Als 18er hatten wir nur einen dänischen, der hat uns gereicht schon. Ole. Ole Nida. Was, du bist auch zu dem hingerannt? Nein, ich war in Australien, in Perth habe ich, glaube, Anfang der 90er haben sie mich da hingeschleppt. Den musst du sehen. Ich dachte, okay, wenn nichts anderes zu tun. Und dann er mit seiner Familie, meine wunderbare Frau, meine wunderbaren Kinder, oh Gott. Meine heilige Familie hier. Ich dachte, ach du Arsch, du. Habe ich nicht ein wunderbares Leben? In meiner, was auch, oh Gott, oh Gott. Dann schimpft er aber auf den Hinduismus und auf alle anderen. Nur der Buddhismus ist gut. Ja, ja. Und er holt deinen Kubikzentimeter Bewusstsein aus deiner Rübe und dann nimmst du irgendwo. Der beleidigt alle, die vor ihm sitzen. Und sagen, du hast doch nur einen Kubikzentimeter Bewusstsein da. Wenn das keine Beleidigung ist. Und dann laufen sie hinter dem her, weil er ihnen das genommen hat. Auch das noch. Wer? Wer? Wer schreibt ein Buch? Ohne Niedersch. Der schreibt ein Buch? Ich sag, falls er eins schreibt. Der hat schon mehrere. Der hat schon so viele Bücher geschrieben. Der ist immer hier in der Goldstraße oder so. Irgendwo da hinten. Da hätte ich fast über dem hätte ich Talks gehabt. Fast. Ich habe noch einen Tag vorher habe ich die Kurve gekriegt. Da haben sie mir in dem Vertrag stand da drin, man sollte sich mit dem buddhistischen Center unter verständigen, wann die Pausen sind. Damit man sich gegenseitig nicht stört. Und wenn man lacht. Ja, also im Rhythmus lachen. Irgend sowas. Darum bin ich hier gelandet. Dann gehe ich doch lieber in Cha-Cha. Chica-Cha-Cha-Cha. Mit lesbischen und... Oh Gott. Quatsch, da in der Goldstraße, buddhistisches Zentrum. Hör mir doch mal zu. Habe ich gerade dir erzählt. Ja. Da, wo der Uli Niedernehmer ist. Da wollte er nicht hin. Da wollte ich zu Anfang hin, aber habe dann noch mal die Kurve gekriegt. Weil man mir sagen sollte, wie viele Pausen und wann. Das wäre doch super gewesen. Und nicht so und dann immer die Kubikzentimeter. Ich weiß, ihr hättet dann besonders laut gelacht und besonders an der verkehrten Stelle. Wenn die gerade auf dem vierten Dynastie Rinpoche von links im 5. Jahrhundert meditiert hätten. Und gelacht kommt wir mit Gacka. Das hat mich, und da steht dann noch im Programm von denen, in dem Tag, wo ich dann talke, dann war dann Meditation an dem 5. Dynastie Rinpoche der dritten Linie von rechts. Da betet man irgend so einem Typen an, der irgendwann mal da war, damit er ihm jetzt hilft, tiefer in die Meditation zu kommen. Wenn das nicht schwarze Magie ist. Hör mal. Ja, angeblich kommt ja auch Ole Nieder, kommt bei den meditierenden Blut oben aus. Ja, der öffnet das Kronenchakra. Aber ja, alles schon mitgemacht. Nein, das stimmt. Da platzt die Fontanelle. Du hast echt wirklich da einen Riss? Da platzt das Ding da und dann trittst du kurz aus und kommst wieder. So, Ober. Nee, du trittst aus dem Körper raus, da geht dann so der Silberfaden, erzählen sie und dann geht er wieder zurück. Ja, es gibt da solche. Für mich, wenn du mich fragst, sind das alles schwarzmagische Rituale. So oder so, Kontrolldinger. Klar, ich sehe das so. Das ist alles die Kontrolle von etwas, was Bewusstsein ist. Und natürlich dann schwarzes Tantra. Das ist, ich verurteile das, aber es ist schwarzes Tantra. Das ist Versuch der Kontrolle von Sein, so oder so. Und das ist schwarz, das ist Magie. Weil du willst das mögen. Magie oder Magie nicht. Du willst es nach deiner Fasson haben, wie du es gern hättest. Du willst draußen sein, raus. Und das ist dann Vorteil, wenn du so eine Öffnung da oben hast. Die beim Kind dann zugewachsen ist, die machst du wieder auf. Ja, wenn ihr mal eine gute Unterhaltung haben wollt, geht da mal dahin und lasst euch das die Fontanelle. Wie jetzt geht das? Funktioniert das oder ist das? Das funktioniert. Das ist nicht alles scheiße. Und was passiert dann? Du trittst aus dem Fernsehen. Ja, du hast die Out-of-Body-Experience. Und das lässt dich halt nicht mehr die Angst haben, dass du nicht ohne Körper sein kannst. Ist doch super. Hat der Orm, braucht, muss dann ein Auto gegen den Baum setzen dafür. Das wirst du bald ohne Nil da so. Ohne Auto. Ohne Auto. Mit dem großen Fahrzeug. Das ist ja die gute Amitabha. Du machst dieses Prova, gehst ins Deva-Chat, Buddha Amitabha, reich. Wo der Buddha nicht da war, reich. Ich war da mehrmals bei dem Ding. Ja, du siehst auch so aus, als wenn da oben was nicht ganz, als wenn da oben was nicht, als wenn da oben was nicht ganz dicht ist. Da ist auch was dran. Sei froh, ne? Wer will schon dicht sein? Aber das stimmt wirklich, da kommt wirklich was raus. Selber ja. Erlebt, ja. Du hast selber erlebt. Hast du jetzt ein Loch da oben? Ja, komm her, er zeigt's dir. Also spüre ich immer noch so. Das ist so. Da ist immer noch eine Kruste. Mit einer kleinen Hilti kann man da finden. Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Das nennt man bohrende Fragen, die da oben sind. Es ist gut gedrillt. Wie beim Militär. Ist es schon so ein bisschen arg. Aggressiv da auch. Es ist wunderbar, aber halt wunderbar. Man wundert sich. Na gut. Kleine Pause. Pause. Essen fassen. Wir gehen in die Reise.